Moin Moin und hallo, herzlich willkommen. Eine weitere Ausgabe des Game One Plauschangriffs ist endlich mal wieder angesetzt. Was war das? Ich mitten in meiner Begrüßung. Entschuldigung, dran. Ich rufe gerade noch die Notizen ab. Ach ja, die Notizen, okay, dann sei es noch entschuldigt. Mitten in meiner Begrüßung, ich wollte gerade sagen, endlich mal wieder nach so langer Zeit, gefühlt 18 Jahre ungefähr gewesen, oder? Na gut, 2-3 Wochen ist glaube ich gewesen seit dem letzten Plauschangriff, aber wir hatten eine kleine personelle Schwächephase sozusagen. Etliche Leute sind schwer beschäftigt oder krank gewesen, ergo wenig Plausch. Ich dachte, du sagst schwer beschädigt. Nee, das brauche ich ja nicht nochmal zu erwähnen, weil das weiß man ja längst, wenn man die Dinger länger gehört hat. Aber da kannst du dich gerne vorstellen. Stimmt, wir haben uns ja gar nicht vorgestellt. Das stimmt, ja. Ich bin der Fabian, hallo. Hallo Fabian, danke, dass du hier wieder mit dabei bist. Sehr gerne, Gregor. Was ist so lustig, Trant? Hallo, ich bin Trant. Ja. Heute reden wir total ordentlich. Ich habe ja manche Podcasts gehört, oh, sehr schön, wo dann sozusagen du das Gefühl hast, okay, ich fühle mich ein bisschen dreckig, wenn ich so bei den Podcastern spreche, weil die benutzen keine Amps, keine Os, keine Rs. Mhm. Die reden sehr sauber, sehr deutlich, als ob sie den Witz, den sie gleich in 20 Sekunden sagen werden, vor einer Minute gedacht hätten und auch schon drüber gelacht hätten selbst. Mhm. Ne? Also ist das Lachen und der Witz vorbereitet. Und da schäme ich mich manchmal ein bisschen, dass ich das einfach nur rauspresse, ja. Was die Podcasts hier angeht. Aber Fabian und Trant, sehr, sehr schön, dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben. In dieser Runde war es das letzte Mal, okay, da hatten wir den TÜV zwar dabei, aber da sind wir ja in die Walachei gefahren und haben über den GameCube gequatscht. Immerhin gab es nachher lecker Lasagne, weiß ich noch. Mhm. Eigentlich nehmen wir erst jetzt den neuen Plauschangriff auf, weil wir eben erst wieder angekommen sind von der Rückfahrt. Das stimmt. Wir haben einen Parkplatz gesucht, ein bisschen schwieriger hier vorne. Nee, aber es ist schon ein kleines bisschen länger her, dass wir den Plauschangriff hatten. Und in dieser Runde speziell hatten wir uns ja noch mal einem anderen Thema gewidmet. Das ist auch schon ein klein bisschen länger her. Da haben wir gesagt, da werden wir uns nochmal zusammenfinden und dann das, was wir verpasst haben, bequatschen. Wir haben damals über die Launch-Titel von stationären Konsolen, von Heimkonsolen geredet. NES, Atari, wie sie alle heißen. Das war noch im letzten Jahr bei dir, oder? Das war im letzten Jahr bei mir, genau, oder vorletzten, glaube ich sogar, ja. Irgendwie, das war so 2012, Anfang irgendwie? Nee, aber das... Oder Ende 2012? Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist ein klein wenig länger her gewesen, aber das gibt uns zumindest die Möglichkeit, uns umso besser vorzubereiten auf die Fortsetzung, denn wir machen heute weiter mit... Den Handheld-Launch-Titel. Geil. Ich muss ja sagen, Handhelds sind super. Ich finde auch Handhelds richtig geil. Es ist aber merkwürdig, ich habe das Gefühl, dass Handhelds ein klein wenig verpönt sind, so bei der... Ob es jetzt die PC-Gemeinde ist oder die stationäre Konsolengemeinde, so ein bisschen auf Handhelds, da spiele ich doch gar nicht. Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, Handhelds haben es generell sehr schwierig mittlerweile, weil viele Leute in unserem Alter, die sagen so, ja, nee, spiele ich nicht mehr, ich spiele, wenn, auf dem großen Fernseher im Wohnzimmer. Und die Generation nach uns, die haben halt alle ihre Smartphone-Spiele und so. Und das stimmt. Denen erschließt sich vielleicht gar nicht mehr unbedingt, warum soll ich mir jetzt ein separates Spielgerät kaufen? Ich habe doch schon mein Handy und da laufen ja auch auf Android und iOS sehr gut Spiele drauf. So der Markt für reine Handheld-Geräte ist, glaube ich, nicht mehr der einfachste heutzutage. Und für Kinder waren ja Handhelds eigentlich auch deswegen praktisch, wenn sie noch keinen Fernseher zu Hause im eigenen Zimmer hatten. Also ich weiß jetzt nicht, in welchem Alter das heutzutage anfängt, aber ich hatte damals mit 8, 9 keinen Fernseher in meinem Zimmer. Und da war ein Handheld natürlich die beste Alternative, um Videospiele zu spielen. Mhm. Nee, absolut. Und ich kann mich auch an, zumindest bei uns war das so, wir sind ja mit dem Auto nach Griechenland gefahren, ja, damals. Auch immer sehr 3, 4 Tage hintereinander oder wenn ihr dann längere Fahrten oder sowas vielleicht gegebenenfalls gemacht habt, was willst du da machen? Aus dem Fenster gucken? Ja. Dann kann der Vater immer noch die CD von Ofra Haser so oft anmachen, wie er will. Aber irgendwann kannst du es nicht mehr hören. Da willst du nur noch Tetris spielen auf dem Gameboy. Das ist vielleicht ein bisschen kindisch, wenn ich das jetzt sage, aber ich freue mich heute noch, wenn ich weiß, dass ich lange mit dem Zug oder auch mit dem Flugzeug irgendwo hinreise. Tatsächlich. Denke ich mir so, geil, welches Handheld nehme ich mit und welches Spiel spiele ich da drauf? Ja. Weil man oft kommt man ja auch, also obwohl man Handheld spielen würde, man kommt einfach nicht so viel dazu, weil es sich einfach nicht ergibt und viele Spiele da auch liegen bleiben. Und das bietet sich halt super an, weil man kann da sonst nichts machen, wie du schon sagst. Mhm. Und dann zockt man mal ein schönes Spiel. Und ich habe das auch... Entschuldigung, dass ich da jetzt reinfalle, aber ich habe das auch nie verstanden, warum Leute sich über einen langen Flug beschweren. Da denke ich mir immer, ey, 12 Stunden Flug in Übersee ist doch perfekt. Ja, kann man sehr viel Zeug machen. Kannst du genug aber auch zocken. Ja. Und kriegst manchmal ein ganzes Spiel durch. Könnt ihr euch denn noch erinnern, was ihr bei der letzten längeren Reise, Flug, Zug und so weiter, mal handheldtechnisch angefangen habt? Also ich war jetzt gerade unterwegs eine Woche im Urlaub und habe leider gar nichts gespielt. Es ist ganz komisch, ich habe mir extra noch, weil es das gerade kostenlos gab auf PS Plus, Uncharted Golden bis für die PS Vita runtergeladen. Mhm. Hab gedacht, ach cool, fährst jetzt lang Bus und kannst da bestimmt das Spiel mal spielen. Ey, was habe ich gezockt? Ich habe auf dem iPhone 1 Million gezockt. Wenn das einer kennt, das ist so ein Puzzler. Ein ganz simples Spiel, was ich auch schon zigmal durchgespielt hatte. Aber ich hatte irgendwie dann tatsächlich keine Lust, was Aufwendiges oder Komplexes anzufangen. Ich habe dann einfach nur kurzfristige Zerstreuung, ohne dass ich da Arbeit investieren muss, gesucht. Ich werde hier gerade in einem großen Stück Metall mit hunderttausenden km/h durch die Luft gejagt. Da kann ich mich doch nicht konzentrieren auf so Handheld-Spiele. Da brauche ich irgendetwas, was meinen Kopf leicht ablenkt. Das habe ich auch manchmal tatsächlich, dass ich viel mehr Handhelds mitnehme, als eigentlich nötig wären, weil ich sage, ey, du hast jetzt... Man muss abgesichert sein. Genau, weil der Akku von der Vita hält so lange und der 3DS und dann ist immer noch eine Stunde frei. Da kannst du ja auch noch mehr unternehmen und manchmal kommst du dann eben nicht dazu, dann beides dann so zu machen. Bei mir war es tatsächlich zuletzt war ich in Montreal wegen Thief und ich habe mir den Game Boy Micro mitgenommen. Nochmal, weil ich wusste, wenn ich dann wieder die Vita und den 3DS und den DS mitnehme mit verschiedenen Spielen, um das zu machen, dann ist irgendwie die Auswahl so groß, wo ich dann sage, ach, ne? Aber bei dem Game Boy Micro schön klein, schön portabel, ich habe Metroid Zero Mission nochmal durchgespielt. Und das hast du auch in 5-6 Stunden dann geschafft. Das war ziemlich cool gewesen. Kannst du dich erinnern, Fabian? Oder zumindest, du hast ja, glaube ich, sogar bald ein bisschen Reise-Gameplay vor, ne? Ja, das spiele ich Danganronpa. Sehr schön. Auf der Vita. Sehr schön. Und ich glaube, zuletzt habe ich ein Professor Layton-Spiel unterwegs gespielt. Stimmt, die auch. Die kann man auch mal so zwischendurch kurz mal zocken und dann, ich habe jetzt auch alle, ne, Moment mal, ich habe Dings noch nicht durch, das letzte, das, im Eis, wie ist es nochmal, das Geheimnis der Asland. Ja, da bin ich kurz vorm Ende. Stimmt, das könnte ich eigentlich auch noch mitnehmen. Das mache ich, glaube ich, auch. Jetzt hast du zwei Spiele und dann kannst du nicht entscheiden, dann spielst du gar nichts. Dann guckst du aus dem Fenster. Nee. Da ich spiele erst Layton fertig und dann fange ich dann gern Rumpa an. Solche Gelegenheiten zu finden, das stimmt. Also ich kann mich auch, was Handhelds dann angeht, entweder motivieren, wo ich weiß, dass ich lange Zeit dann mich auch mal konzentrieren kann, ohne die Ablenkung des Internets, ne, die dann immer vorhanden sind. Ach, jetzt, wo jeder sein Smartphone dabei hat, also ich spiele so gut wie nichts auf Smartphones dann da drauf, weil es nicht unbedingt die Spielerlebnisse sind, die ich dann meistens mache. Wenn, dann sind es eher so Adventure-Geschichten und solches gelöst. Aber sobald das Internet verfügbar ist, hast du immer einen permanenten Ablenkung Grund oder irgendetwas, wo du sofort schnell mal kurz gucken kannst und schon ist das unterbrechungsfreie Spielen dann weg. Aber nicht umsonst waren meine letzten beiden Games of the Year 2012 und 2013 zwei Handheld-Spiele, Virtuous Last Reward im Jahr davor und im letzten war es dann Zelda, A Link Between Worlds. Also ich bin da immer, wenn mich ein Spiel packt auf dem Handheld, dann lasse ich auch von mir aus dem Fernseher aus, ob ich zu Hause bin, ob ich unterwegs bin, kurz mal was mitzunehmen. Auch sehr viel, wenn man viel zur Arbeit reisen muss jetzt, ne? Mhm. Meine Wohnung, bevor ich die hier hatte, wo ich jetzt zu Fuß zur Arbeit hingehen kann, hatte ich jeden Tag 45 Minuten hin und nochmal zurück. Und da ist sehr viel Phoenix Wright abgefallen. Damals gewesen. Aber gut, dann lass uns zum eigentlichen Thema zurückkommen. Wir wollten über die Launch-Titel reden. Obwohl, eine Sache würde ich gerne noch sagen, also warum Handhelds für mich so reizvoll sind. Ich mag generell Geräte mit kleinen Displays. Ist das bei euch auch so? Ja. Also mich reizt das so. Ich habe da ein gutes Beispiel. Damals das Super Nintendo, da hatte ich Starwing neu und mein Vater hatte so einen kleinen Taschenfernseher. Ich glaube, sowas gibt es heute auch nicht mehr. Aber kennt ihr die? Ja, also, sowas hatte ich auch. Die Marke war sogar Travel Star und es ist halt ein kleiner Taschenfernseher gewesen, der das terrestrische Signal abgreift mit einer Antenne und der hatte aber auch einen Composite-Eingang und da habe ich das Super Nintendo dran angeschlossen und habe auf diesem Briefmarkenbildschirm Starwing gespielt und fand's hammergeil, 3D-Grafik auf so einem kleinen Gerät zu haben. Ey, sowas ähnliches habe ich auch gemacht. Ich hatte auch so einen kleinen eckigen Fernseher und der hatte so einen Adapter, das war so ein, der Eingang war Klinkenstecker, aber dann hast du so dieses Antennenkabel, was du anstecken kannst. Oder so war das, das kann auch sein. Und ich hatte das Super Nintendo auch mal, ich glaube zur Schule sogar mitgenommen, aus welchem Grund auch immer. Ich habe in der Pause dann Saturday Night Slam Masters gespielt. In der Pause? Es macht null Sinn, dass man das dann auf so einem kleinen Bildschirm spielt, aber irgendwie fand ich das schon seit jeher faszinierend und ich meine, heute leben wir in einer super Zeit, wo Mobiltelefone alles leisten. Aber ich habe das immer als geil empfunden. Je kleiner, desto besser. Ich muss auch heute noch sagen, ich gucke, keine Ahnung, wenn eine Sendung im Fernsehen läuft, dann haue ich mich lieber früher ins Bett und mache den Livestream in irgendeiner Mediathek an und gucke die Sendung dann auf dem Handy weiter. Macht mir viel mehr Spaß. Oder ich könnte genauso gut auch, keine Ahnung, YouTube über die Klotze laufen lassen, aber ich gucke es lieber über die PS Vita oder übers Handy. Ich mag so kleine Bildschirme, die nah vor meiner Fresse sind. Ich habe das schon seit jeher gemocht und deswegen mag ich auch Handhelds. Okay, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen. Was ich ganz gerne mache, ist dann zum Beispiel irgendwie kleine Fenster dann aufmachen, wenn ich beim Computer irgendwie gucke und nicht unbedingt das Vollbild, weil das dann so auch das ein bisschen wertiger macht, so ein bisschen das Gefühl. Im Unterricht Vielleicht habe ich übrigens Gargoyles Quest gespielt damals im Griechenunterricht dann in der griechischen Schule. Da hat sie nämlich nicht interessiert, was du da machst oder nicht. Ja. Zeitschriften lesen, Gargoyles Quest, war alles gut und dran. Die Faszination, das wird auch klar werden, ich denke, ich habe es ja schon in anderen Podcasts ausgeführt, wir sind ja so generationstechnisch, finde ich, haben wir Glück gehabt, was die Videospiele angeht, weil wir sind mit den Videospielen groß geworden und haben sowas, dass wir kennen, wie es ist, ohne dass du diesen ständigen Zugriff hast, wie es ist, als du das erste Mal dann wirklich unterwegs Spiele spielen konntest, als du auf einmal, ey scheiße, ich brauche keinen Fernseher, ich kann das immer mit mir dabei haben, kann ich mal gucken, was ist, ist das Turtles auf dem Gameboy? Alter, lass mich mal gucken und so weiter. Also diese Wertschätzung und diese Gefühle und Erinnerungen, die bleiben bei uns. Ne? Und das Ganze vielleicht, das können wir natürlich nicht heute nachvollziehen, wie ein Kind heute dann da rankommt, die formieren natürlich ihre eigenen Eindrücke, aber es muss dann anders passieren mit dieser Reizüberflutung, die im Moment da ist. Was die Handhelds selber angeht, es gab ja diverse Handhelds schon bevor, die eigentlich klassischen, von denen wir heute sprechen wollen, wo es Kassetten, wo es tatsächlich Spiele dafür gab, dann vorab gegeben hat. Ich kann mich auch erinnern, dass man so diverse LCD-Scheiße dann damals gehabt hat. Ich meine jetzt nicht die, ich will die Game & Watch jetzt nicht LCD-Scheiße nennen, die waren natürlich eher schon die guten Sachen von Nintendo, die kann ich, an die kann ich mich noch erinnern, dass die damals im Karstadt hier auch relativ teuer gewesen sind, im Vergleich zu der, zu dem Grabbelkisten-Handhelds, die du hattest. Na, was weiß ich, da gab es dann das Spiel, wo mit so Flüssigkristall-Display und dann warst du ein Motorrad, du musstest immer ausweichen, links, rechts, Mitte, wo dann die Reifen dir entgegenkamen, solches Zeug oder irgendwas, wo du von links nach rechts gehen musst und dann fallen oben Bananen runter, dann musst du mit einem Affen einfangen, solches Zeug gab es dann. Sowas habe ich auch ab und zu gespielt, aber dann war es, als ich das erste Mal vom Gameboy erfahren habe, gleich wirklich komplett, ich dachte, was, komplett anderes. Wie geht denn das? Ja, das ist doch überhaupt nicht möglich. Und ich auch so, ey, das ist aber eine geniale Idee, voll logisch. Ey, da brauchst du ein Gerät, was richtig gut ist und da packst du Kassetten rein. Nicht, dass du den leisten kannst, aber super. Der Unterschied war ja auch, da, es stand ja sogar drauf, Dot Matrix Display auf dem Gameboy. Also das ist ja nicht nur mit vorgegebenen LCD-Grafiken spielen musst, wie diese dummen Game & Watch-Dinger. Ich weiß noch, dass ich die damals schon reizvoll fand, aber halt nicht so sehr. Also es war halt das Beste, was ich mir so hätte denken können. In irgendeinem Urlaub hatten mir die Eltern mal völlig unerwartet so ein LCD-Spiel mitgebracht. G-Man hieß es. Ich weiß nicht, ob es einer kennt. Low G-Man? Oder ja, irgendwie ist so. Das also ich glaube, so das war irgendein billiges Plagiat von irgendwas. Nichts Besonderes, was man kennen müsste. Aber ich habe mich tierisch drüber gefreut. Aber dennoch war es halt auch nur so, dass es war so ein Notspielzeug, so wo du dachtest, so okay, so richtig viel Spaß macht es mir jetzt nicht, immer timinggemäß das Figürchen links, nach links und rechts zu bewegen. Aber hey, ich habe nichts anderes und deswegen zeuge ich das jetzt ununterbrochen. Man aber der Gameboy, ey, das, ich mein, der hat so scrollende Grafiken, da hat so animierte Figuren und das waren richtige vollwertige Videospiele. Jetzt, wo du speziell den Gameboy dann ansprichst, können wir damit auch einmal losstarten. Ich, also das ist eine Erinnerung, die ist eingebrannt bei mir, wie ich mir meinen Gameboy damals gekauft habe vom Geburtstagsgeld, wo ich tatsächlich auch wieder hier beim lokalen Karstadt hingegangen bin und in der Bahn diese Packung dann hatte. Hammer. Und wo ich die in der Bahn, das war das andere, ja, du kannst in der Bahn schon auspacken und anfangen zu spielen. Stimmt. Na, da drin, da waren schon die 4 Batterien mit dabei beim Gameboy. Ich hatte mich vorher schon ab ordentlich gehypt, weil damals hatten ja auch die Zeitschriften richtig krass angefangen, also da meine Powerplay lesen und da schon die Berichte, was Handhelds, so Geräte und so weiter, war ich richtig voll scharf drauf. Ich glaube, ich kannte Tetris vorher als Spiel nicht, nur von diesen geilen Bewertungen und sowas, aber das war eins, was mich zum Beispiel geplättet hat damals, wie geil Tetris gewesen ist. Hast du den gleich zum Launch gekauft? Das weiß ich nicht mehr. Es kann sein, dass es einen Tacken später gewesen ist, vielleicht so ein Jährchen oder anderthalb oder so, aber es müsste um die Ära da gewesen sein, auf jeden Fall. Also er kam ja raus Ende September 90 in Europa. Ich glaube, ich habe ihn zu Weihnachten bekommen von meinen Eltern 1990 dann und es gab ja nicht allzu viele Spiele dafür am Anfang. Ich habe nämlich genau genommen nur 3 gefunden, die am Anfang dafür rausgekommen sind. Ja, hier, ich glaube, das kommt auch ungefähr hin. Hier notiert gerade in unserer Liste in Europa 28. September 1990, ein knappes Jahr, eineinhalb Jährchen nach Japan und den Nordamerika-Releases, Tetris, Alleyway und Super Mario Land. Es kann sein, dass da noch Tennis, Gameboy-Tennis dabei gewesen. Ich kann mich noch an sowas wie Revenge of the Gator erinnern, aber das ist natürlich dann Launch-Window, wie man heutzutage dann sagt. Nicht am ersten Tag, dass du es mitnehmen kannst, sondern mehr die Software, die dann mit dabei ist. Tetris war natürlich beigelegt. Ich muss auch sagen, sowas wie Super Mario Land ist gleich auch Killer-Applikation, würde man sagen. Ja, ne? Wobei Tetris noch die größere ist, muss man fairerweise sagen. Vielleicht fand man Mario Land damals besser, aber der größere Evergreen ist, glaube ich, schon, oder der auch dem Game Boy mehr geholfen hat, ist schon, glaube ich, Tetris gewesen. Es ist eindeutig. Also damals, ich kann mich an keine andere Zeit erinnern, wo jeder wirklich in der Schule dann das gleiche Ding in den Händen sozusagen dann hatte und du von überall die Tetris-Musik, die sich auch hier wirklich, die Bits und die Nullen und Einsen sind gefräst ins Hirn, ja? Ding, ding, ding, ding, ding. Also ohne Ende gespielt und auch der Vierspieler-Adapter, der kam, glaube ich, einen Tacken später, ne? Wo man dieses Stück Plastik und die vier Kabel, die abgingen, wo man vier Gameboys dann drumherum machen konnte. Da möchte ich übrigens kurz nochmal einhaken, wo du eben das mit der Packung gesagt hast. Generell war das damals noch ziemlich geil eigentlich ausgestattet. Ich glaube, das kostete sowas wie um die 150 Mark. Mhm. Nee, also Gameboy, am Anfang hat er 179 gekostet. Ja. Und ich habe den dann ein paar Monate später für 159 gekauft. Aber dafür war auch Tetris dabei. Es war das besagte Game-Link-Kabel dabei. Mhm. Und es waren Kopfhörer dabei. Und Batterien waren auch schon drin. Batterien waren auch drin. Heute musst du dir alles extra kaufen. Selbst die Speicherfunktion für deine Handhelds musst du dir noch in Form von der Speicherkarte extra kaufen. Ja, das hat mich schockiert, als ich den 3DS XL, glaube ich, gekauft habe. Jetzt erstmals packt Nintendo auch keine Netzteile in die Handhelds. Das ist total bescheuert. Für ein Gerät mit Akku. Ne? Ja. Kein Netzteil mit dabei. Ihr habt ja bestimmt schon eins. Also ich musste mir extra eins bestellen, weil ich meinen alten 3DS verkauft habe. Es war also relativ merkwürdig. Nee, absolut, Fabian, total recht. Von der Ausstattung her war das schon auf jeden Fall bestückt, dass du alles hast, speziell in Hinsicht, Kinder wünschen sich das zum Geburtstag, zu Weihnachten, irgendwie sonst was. Du willst dann nicht die Sache haben, dass die Kinder das Ding auspacken und dann Weihnachten kaputt ist, weil es wegen dem nicht funktioniert und die vergessen haben, Batterien zu kaufen. Es war wirklich das volle Paket gewesen. Und gerade sowas wie Tetris, was für die Leute, die es nicht kannten, zusammen mit dem Gameboy beide gegenseitig hochgeschaukelt hat. Mhm. Ja. Das ist immer noch heute ein Spiel. Also ich kann das Tetris-Gameboy heute immer noch sehr gerne spielen. Ich habe das Tetris auf dem DS, glaube ich, jahrelang, teilweise so kurz vorm Einschlafen. Ich mache mal 200 Lines. No? Dann bin ich auch ein bisschen ausgelaugt, da kann ich besser einpennen. Gerne gemacht, das ist so, das ist untrennbar damit verknüpft. Alleyway selbst, das war so ein Arkanoid-Klon. Ja, ich hatte das auch und ich glaube, das hat heutzutage keinen besonders guten Ruf und gilt jetzt eher als schlechtes Gameboy-Spiel. Ich habe das damals in Ermangelung anderer Spiele aber auch ganz gerne gespielt. Ich glaube, das hatte zumindest so eine Art Mario-Branding, so ganz rudimentär, dass wenn der Level losging, dann ist so ein kleiner Pixel-Mario immer in diesen Balken reingestiegen. Ja. Und dann war es dann ein ganz normales Breakout-Spiel. Okay, ja. Aber an sich war das schon nett. Damals war das halt auch noch nicht so ausgelutscht. Ich kannte dieses Breakout-Prinzip noch nicht so richtig. Ich fand es okay. Es war jetzt nicht das Beste. Ich glaube, was du eben sagtest mit Pinball, Revenge of the Gator hat mir besser gefallen. Und ich habe auch, was ich auch mehr gespielt habe, das hatte ich auch sehr früh, war dieses Wizards and Warriors Fortress of Fear. Oh, das war aber Rare, schwer. Ne? Das war super schwer, leider. Das habe ich, glaube ich, nie durchgespielt. Aber das habe ich auch sehr viel gespielt. Ja. Und natürlich Super Mario Land auch. Ja. Super Mario Land habe ich hauptsächlich in den Kaufhäusern dann gespielt. Das kam mir immer ein bisschen strange vor, weil es ist ja so, was die Elemente angeht, Mario verschießt Bälle statt Feuer, so gefühlt, und dann ist er in einem U-Boot und in einem Flugzeug und ballert. Ja, noch komische und Endgegner und generell auch diese Löwen und genau, diese komischen Hexen und Löwen. Wir hatten auch alle in der deutschen Anleitung noch die japanischen Namen. Also Kuribo der Schuh, oder irgendwie was? Irgendwie so, ja. Also ich glaube, so hießen die. Es waren alles gar keine Mario-Figuren. Es gab keinen Bowser, keine... Obwohl, gab es eine Prinzessin? Doch, ja klar. Aber wie hieß die? Das weiß ich auch nicht. Es gab auf jeden Fall was zu retten. Pauline also für ist mich, nicht Rosalina, aber es ist eine andere. Mir ist es nie aufgefallen, weil ich bis dahin noch nie ein Mario gespielt hatte. Mario Land war tatsächlich mein erstes Mario. Ich hatte leider nie ein NES und deswegen ist mir das damals nie aufgefallen. Gut, ja, man muss natürlich... Das war so gut. Ey, echt, wenn ich jetzt gerade dran zurückdenke, an die Musik und die Levels und diese, da gab es ja noch so eine Asien-Stage. Das ist so ein Backflash, da werde ich richtig traurig, ohne Scheiß. Übrigens Daisy. Und das Hauptmonster ist Tatanga. Ja, genau, das war der Böse am Ende. Das ist der Lambi, Diana Tatanga. 2 Jahre lang ungeschlagen, bis Ludwig Borger gekommen ist. Ist komisch, ey. Wie kommt denn das zustande? Hat das irgendeine Connection mit anderen Mario-Figuren gehabt? Nee, ne? Ich war doch alles einzeln. Also wenn ich das richtig noch irgendwie in Erinnerung habe, ist das von einem separaten Team entwickelt worden, was dann auch einfach von sich autark viel gearbeitet hat. Und damals war wohl die Company-Line noch nicht so knallhart bei Nintendo. Wir wollen gucken, dass Trant seinen Bananendrink vernünftig aufmacht. Bananen-Ananas, Kokonuss. Was auch immer. So wie heute, dass da alles sehr, sehr genormt und sehr nach so einem Stylesheet bestimmt entstehen muss, dass da Leute nochmal ein bisschen kreativer, selbst mit der Marke Mario sein konnten. Wenn man nachher mal, was Jahre später ja erschienen ist, Super Mario Land 2 dann gesehen hat, das war wesentlich typisch Mario-iger als das, was man hatte. Ja. Fand ich aber auch sehr beeindruckend damals, wie der Sprung gewesen ist zwischen so einem Launch-Titel, Game Boy Mario, wo du so ein Futzel Mini-Mario hattest und alles sehr, sehr simpel dann gemacht war zu dem Super Mario Land 2, was auf einmal richtig eine groß gezeichnete Mario-Figur hatte, dicke Endgegner, viel zum Einsammeln und so weiter, auch ein tolles Spiel gewesen, aber natürlich nicht beim Launch-Line-Up dann mit dabei. Aber ich glaube, wenige Handhelds sind so gut aus den Startlöchern gekommen wie der Game Boy selbst, der natürlich dann auch den Erfolg der anderen Handhelds von Nintendo dann befeuert hat. Was nicht so gut aus den Startlöchern gekommen ist, der direkte Konkurrent damals, der technisch wesentlich besser gewesen ist, laut den Zeitschriften, laut den Leuten, die dann von den Eltern keinen Game Boy bekommen haben, sondern den Atari Lynx. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube nicht, dass Eltern das ihren Kindern geschenkt haben. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass ein paar Kinder sich das gewünscht haben, weil das Verkaufsargument vom Lynx gegenüber dem Game Boy war ja, die Grafik war besser, du hattest Farbe für unterwegs. Ja. Ne? Du hattest farbige Spiele, schön richtig, ich weiß nicht, wie viel das dann beschränkt war, aber auf jeden Fall sahen sie ein bisschen aufwendiger aus. 16 Farben gegenüber den 4, die der Game Boy hatte, oder zumindest 4 plus Schattierungen ist ja dann der Game Boy der alte gewesen, insgesamt 16 oder sowas, und hier 16 richtige Farben. Wenn man sich das Launch-Line-Up anguckt, wir haben hier die US-Titel Blue Lightning, Electrocop, Gates of Zenkondon und California Games. California Games kenne ich noch, Zenkondon auch. Die anderen habe ich nie gehört. Zendikon? Zendikon? Ja. Ach, tatsächlich. Ja, wahrscheinlich ist das so ein Jahrtausende alter Versprecher, den ich ewig mit mir rumtrage, und ich sage immer Zenkondon oder sowas dann, wenn ich es sehe. Das Interessante daran bei California Games ist, das stammte ja von einer Firma namens Epix, die ja sehr bekannt waren damals für ihre Winter Games und Summer Games Spiele. Und ursprünglich war auch das jüngste Gerät, was bei Epix entwickelt wurde, und zwar unter dem Namen Handy. Interessanterweise. Und dann, also noch lange bevor es den Begriff Handy überhaupt gab, und dann hat Atari das Ding aber rausgebracht, aber Epix hat eine ganze Menge Spiele für den Lynx dann noch gemacht. Da gab es nicht nur California Games, sondern auch Gauntlet oder auch Chips Challenge. Das war ein sehr cooles Spiel. Das hatte ich am Amiga damals. Ich hatte nie einen Lynx, weil, keine Ahnung, irgendwie niemand hatte einen Lynx, und ich wusste, ich hatte schon einen Gameboy, und der Lynx kam erst später in Deutschland raus. Und der war sicherlich technisch cool, der hatte auch eine Hintergrundbeleuchtung, was damals toll war, aber irgendwie hat mich das nie gereizt, und ich fand das Gerät auch hässlich und klobig, und die Spiele, wie gesagt, also ich meine, so Spiele wie Electrocop oder Blue Lightning, das waren halt einfach keine Sachen, die einen irgendwie interessiert haben und die man auch nicht kannte. Das erste Lynx fand ich auch sauhässlich, das war ja in keiner Weise schön, aber das Lynx 2 fand ich dann wieder ganz hübsch, und ich hatte im Bekanntenkreis, glaube ich, gab es auch zwei Leute, die hatten das Ding, und das erste, was ich gesehen hatte, war Warbirds, war jetzt kein Launch-Titel, von allen Launch-Titeln kenne ich leider keins, aber Warbirds hat mich richtig geflasht, weil das war ja auch 3D, bist ja durch Wolken geflogen mit so einem roten Doppeldecker, und da wurde schon klar, dass das Lynx ein Stück krasser ist als der Game Boy, also nicht nur was Farbe und Beleuchtung angeht, sondern auch 3D. Ja, was die tatsächliche Verbreitung angeht, ich kann mich jetzt nicht erinnern, irgendwann mal das Lynx irgendwie in freier Wildbahn so richtig gesehen zu haben, also auch, dass du so Spielstationen hast in den Kaufhäusern, was ja meine primäre Quelle war, an neue Videospiele ranzukommen und die auszutesten, und da waren zwar Batterien von Gameboys und Super Nintendo und Mega Drives und Master Systems aufgebaut, aber Lynx eher weniger dort gewesen. Ich habe sehr viel mir die Tests durchgelesen, also die Sachen, die mir wirklich im Kopf hängen geblieben sind, waren dann tatsächlich das Chips Challenge und Klacks, wurde Klacks, immer genau. Mit Sprachausgabe. Genau, ne? Klacks was als Alternative oder mindestens das Äquivalent zu Tetris auf dem Gameboy dann gesehen wurde. Wenn du Tetris auf dem Gameboy gespielt hast, die Links-Leute haben Klacks gespielt. Wir hatten vor ein paar Jährchen Trant damals für Play noch ein Special gemacht übers Links, wenn du dich erinnern kannst. Du hast uns dein Gerät zur Verfügung gestellt oder zumindest auch ein paar der Spiele dann dort mitgebracht. Ich habe es dann ein bisschen länger mal ausprobiert. Tatsächlich, von der Bauweise her, heutzutage, die komplette Antithese von dem, was du heutzutage hast. Ja, da ist ja 95% Plastik und 5% Schirm. Das ist der Hammer, wie klein der Bildschirm ist bei diesem riesen Ding. Ja, es passt auch in keine normale Jackentasche oder sowas rein. Also das Gefühl, für damals muss es total okay gewesen sein. Denkst, da brauchst du diese Technik drumherum. Und vor allem auch sehr nützlich, ich kenne kein einziges anderes Gerät, aber es hatte eine Links- und Rechtshänderfunktion, ja, dass du es umdrehen kannst. Ja. Es hat die beiden Knöpfe oben und unten an der einen Seite gehabt, dass du sozusagen das umdrehen kannst für die Leute. Da wurde also ein bisschen Fortschritt dann bewiesen. Aber insgesamt, die Technik war nicht so durchdacht insgesamt und vom Preis her hat es auch nicht so richtig funktioniert. Die Spiele waren auch nicht wirklich da, sich das Links dann letzten Endes gegen die geballte Power des Gameboy dann durchsetzen kann. Ja, der Gameboy war einfach zu krass, aber ich fand das Links einfach, es ist einfach schade. Ich glaube, da hat es ein bisschen am Marketing gelegen, dass man halt nichts von dem Ding erfahren hat und man auch nicht genau wusste, warum man sich das, also nee, was heißt, ich glaube, jeder, der kurz überlegt hat, ob er sich ein Lynx kaufen sollte, der Gameboy war einfach zu stark mit dem ganzen Spieleangebot. Ja. Und auch die Qualität der Software war natürlich Nintendo-mäßig viel krasser. Und denk dran. Aber ich fand das Lynx einfach so faszinierend, ey. Ich meine, das ist ja sau früh gewesen. 1990 kam das, ne? Mhm, zum Gameboy, ey. Und der Gameboy war einfach schon technisch viel weiter hinten. Ich meine, das hatte einen 3D-Chip drin. Das ist ja nicht die Kunst. Also du kannst ja immer Geräte machen, die besser sind als das, was es schon gibt. Aber wenn du dann halt ein Gerät hast, wo dann auf einmal halt das doppelt so viel Energie verbraucht, trotzdem mehr Batterien, was klobig ist und so, das wollen die Leute einfach nicht haben. Nee, das stimmt. Du musst halt immer, du musst ja auch die Zielgruppe dann im Auge haben. Das war ja damals schon primär an junge Leute gerichtet. Und da war der Gameboy, so schwach wie der war, vom Konzept her einfach besser oder marktauglicher. Trotzdem faszinierend halt einfach. Ich meine, dann kam ja auch später das Super Nintendo und das hat ja auch mit seinen 3D-Effekten geprahlt, mit diesem Mode 7-Effekt. Und das Lynx konnte das schon als Handheld. Was ich gerade total interessant finde, ist, ich wusste nicht, dass es, ich habe gerade so eine Liste an Lynx-Spielen offen, dass es auch Jimmy Connors Tennis für Atari Lynx gab. Oh. Es muss aber ziemlich schlecht spielbar gewesen sein wahrscheinlich. 1993 kam das raus. So spät noch Lynx-Spiele tatsächlich. Ja. Es kann sein, dass es, also wenn du da noch eine Liste, irgendwie so eine vollständige hast, ich habe noch was in den Ohren, dass vor ein paar Jahren sogar noch neue Lynx-Spiele rausgekommen sind. Habe ich auch gerade gelesen, ja. Von irgendeiner, so wie es aktuelle Mega-Drive-Spiele auch gibt, von einer Fangruppe, die dann selber produziert. Dass da es immer noch neue Software gibt, aber es sind wirklich dann ein sehr kleiner, eingeschworener Kreis, der das noch macht. Also es gab offiziell auch 95 zum Beispiel noch ein Spiel, Super Asteroids und Missile Command von Atari selbst. Da war doch längst der Jaguar auch schon tot, oder? Ja, der Jaguar hat ja nie gelebt, der war ja, den haben sofort wieder eingeschläfert. Was ein großer Nachteil des Lynx war auch, dass keine Batterie auf die Module gepasst hat. Also schon mal im Gameboy konntest du ja Spielstände anlegen und beim Lynx geht das meines Wissens nicht. Also maximal Passwörter, aber ich habe zum Beispiel, als ich meins damals gekauft hatte, da war es schon völlig out of date. Ich habe es glaube ich erst 2000 gekauft oder so. Ich wollte unbedingt mal Dracula spielen, das war ja so ein Adventure. War auch sehr stimmungsvoll, aber du kannst nicht speichern. Und das ist ja dann halt gleich wieder so ein No-Go. War das nicht dem Film gegenüber dann, als der Dracula-Film damals gekommen ist, Anfang der 90er, lizenzmäßig? Weil ich weiß, da gab es sehr, sehr viele verschiedene auf den Konsolen, die sehr unterschiedlich waren. Stimmt, aber das wäre was Interessantes gewesen. Das ist so, wie wenn ich zum Beispiel an das Neo Geo Pocket denke. Ich möchte irgendwann mal gerne Faselei spielen. Ich auch, ja. Aber heute, das macht dir doch heute keinen Spaß mehr. Es macht wahrscheinlich keinerlei Spaß mehr, aber einfach das mal in der Hand zu haben und es auszuprobieren, wäre durchaus interessant gewesen. Ich will kurz auf den Punkt nochmal eingehen, Trant, von wegen, wenn oder als Nintendo den Game Boy gemacht hat, natürlich die Zielgruppe, die wurde entsprechend durch NES, durch dieses Mario, Zelda, was auch immer, richtig hingepusht. Die wussten eben, Nintendo weiß, an welche Zielgruppe wir das verkaufen müssen. Was den Link selber anging, die Epic-Spiele kenne ich beispielsweise noch, weil ich C64-Spieler gewesen bin. Ne? Und da sehr viel die Summer Games und dies, das und California Games, Skate or Die, glaube ich, müsste auch von denen gewesen sein und so Zeug gezockt habe. Also sind mir da die Games bekannt in Richtung California Games. Aber Atari selbst, das war für mich damals schon, also du hattest das 2600, du hattest diese uralt Games, die für ein paar Euro verramscht wurden, das hatte einfach nicht so diese Tragweite wie die Nintendo-Namen. Ne? Ja, nicht ansatzweise, aber es waren auch trotzdem keine uninteressanten Spiele. Nee, absolut also, nicht. Also es Es ist außerhalb, auf jeden Fall, wo ich als Kind überhaupt kein Geld hatte. Ja, ne? Genau. Weit außerhalb meiner, ich probiere mal aus und kauf's mal und schau's mal. Genau, genau. Wenn man damals erwachsen gewesen wäre, hätte man sich, glaube ich, viel mehr Spiele geholt. Aber als Kind musstest du halt gucken, auf was, also womit nervst du deine Eltern? Und genau. Dann fällt natürlich die Wahl eher auf dem Gameboy. Und du darfst auch keinen Fehler vorab begehen, weil danach genau. Musst du dann damit leben. Dann ja. Musst du es verteidigen aufs Blut. Du musst dich selbst überzeugen, dass es geil ist, auch wenn du dann die falsche Wahl getroffen hast. Weil anders kannst du mit deiner Existenz nicht umgehen. Ich erinnere mich dann noch, da war ich mal auf einer Jugendfreizeit, als es Lynx neu war. Und einer in der Jugendherberge hatte halt einen Lynx. Und der hat dann verkloppt deswegen. Nee, aber der hat dann halt Geld genommen. Nee, der hat ein Schild. Der hat ein Schild an die Tür gemalt mit Buntstiften und auf Papier und hat 50 Pfennig pro Lynx-Zock verlangt. Das ist ja geil. Ja. Ey, die Leute haben es bezahlt. Ich habe es auch bezahlt. Aber das ist eigentlich ein ganz guter Maßstab dafür, wie exotisch das damals schon war. Ja. Ein Gameboy hatten alle. Zu dem Zeitpunkt hatte ich halt einen Gameboy mit so einer Lichtlupe. Kennt ihr? Ja, klar, wo es aussieht, als ob du so ein Zahnarztinstrument dann hattest. Nicht die so Lupe ganz, es gab ja dieses ganz fette Ding mit Lautsprechern, ja. Aber ich hatte nur diese standardoffizielle Lupe mit Licht, um auch nachts zocken zu können. Mhm. Und dann hat nebenan einer halt einen Lynx gehabt, weißt du, dann konntest du Warbirds spielen in 3D mit hintergrundbeleuchtetem Display. Was geht ab? Also ich finde, das hat da schon ganz gut klar gemacht, wie weit auseinander die Geräte da waren. Wesentlich konkurrenzfähiger und hab's auch ein bisschen schade gefunden, dass es letzten Endes so keine Traktion wirklich gefunden hat, war für mich als Sega-Kind der Game Gear damals gewesen. Auch wenn ich natürlich sagen muss, also die Spiele, die drauf waren, eingebaut war ja hauptsächlich Master System Hardware, dass du die Spiele auch direkt spielen konntest mit dem Adapter. Den hatte ich auch jahrelang zu Hause, aber kein Game Gear, sondern den Adapter für eine Marke gekauft und dann im Schrank drin. Ja, die, klar, haben die haben irgendwann mal Verramschzeug und da lagen so 3-4 Game Gear Master System Modul-Adapter rum im Laden. Ich habe die einfach gekauft. Aber das ging nur in eine Richtung, oder? Du konntest, glaube ich, nur Master System auf dem Game Gear spielen, aber nicht umgekehrt, oder? Nee, umgekehrt ging das tatsächlich nicht. Also die Sache war, dass du die eigentliche Hardware, der Z80 oder wie auch immer der Chip dann dort hieß, der Master System eingebaut war im Game Gear auch drin, aber der Game Gear war einen Tacken stärker insgesamt als das Master System, sodass die Spiele, die vom Master System kommen, drauf abgelaufen werden lassen können, aber umgekehrt hätte es nicht geklappt. Und du hättest es auch nicht wirklich dann machen wollen, denn wenn es keine Exklusivtitel gewesen sind, sowas wie Shinobi beispielsweise, das gab es in der Form, oder es gab so ein spezielles Shinobi, glaube ich, für den Game Gear noch, ne? Da gab es nur die klassischen Automatenumsetzungen auf dem Master System. Mit Ausnahme von denen waren die meisten Sachen, die umgesetzt waren, fast die Master-System-Spiele, aber sehr weit reingezoomt, dass es auf den Game Gear-eckigen Bildschirm dann da drauf passt. Und auf dem großen Fernseher hat es dir keinen Spaß gemacht, wenn du Sonic einspielst und dann einfach nur einen riesigen Sonic siehst und keine Ahnung hast, wann der Marienkäfer dann dir in die Fresse haut. Ne? Und das war dementsprechend dann anders. Dafür gab es aber eine Handvoll nette exklusive Sachen, so G-Lock kann ich mich noch erinnern und was hier mit dem Launch-Line-Up, okay, aber es ist ein tolles Line-Up eigentlich. Das war ganz gut eigentlich. Ja, Castle of Illusion, eine sehr, sehr schöne Variante auf dem Mars-System gewesen, ich glaube auf dem Game Gear auch ähnlich von dem Mega-Drive-Spiel. Columns, natürlich, Atari hatte Klacks, Game Boy hatte Tetris, Sega hatte Columns, so das erste Spiel, wo mir klar war, okay, jetzt machen die alle einfach gegenseitig ihre Software nach und versuchen sich ein komplett Columns fand ich deswegen immer cool, weil man Kettenreaktionen verursachen konnte, das hat mir immer viel Spaß gemacht. Stimmt, das ist was dann so richtig Halt genommen hat im Genre. Ja. Was mein Lieblings-Sega-Puzzlespiel ist immer noch Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Ja, das ist gut. Ja, oder bekannt als Puyo Puyo, glaube ich. Puyo Pop, ja genau. Puyo Puyo. So kenne ich das. Aber das kann ich noch empfehlen, wenn ihr japanischen PlayStation Network-Account habt, da gibt es eine Demo von Puyo Puyo Tetris. Ja, das ist ein Spiel, wo beide Spiele kombiniert wurden zusammen. Okay. Und nicht als neues Gameplay, sondern du kannst gegenseitig spielen und der eine spielt Tetris und der andere Puyo Puyo. Je nachdem, wer Bock auf welches Spiel dann dort hat. Und als Starttitel auch noch einer der großen alten oder ersten Mega Drive Racer, damals Super Monaco GP, was auch die 3D-Fähigkeiten dann gezeigt hat. Ich weiß gar nicht, ob es von Super Monaco dann ein Äquivalent auf dem Master System gegeben hat. ich kann es natürlich hauptsächlich beurteilen als Master System-Kind, weil ich dann die Version hauptsächlich gezockt habe und da auch gut über meine Onkel dann versorgt war, die dann die günstigen Master System-Module gekauft haben und ich bei denen die Sachen dann zocken konnte. Der Game Gear selbst hatte unter vielem zu leiden, was das dem Links auch zu schaffen gemacht hat, dass die Software jetzt nicht so ultramäßig geflossen ist, mit Ausnahme von Sega Hardware dann dort raus, aber dafür, der Bildschirm war sehr milchig trüb. Ja. Was auch fürs Links gilt. Ich habe auch eben gerade dran gedacht, wie unsere mobilen Geräte heutzutage aussehen mit Auflösung von Full HD, 1080x1920 und supergeiler Ausleuchtung, sodass du die Geräte fast schon standardmäßig runterschrauben musst von der Helligkeit her. Und so ein Game Gear hatte halt mal 160x144 Pixel. Super wenig und du kannst es ja auch gar nicht abfilmen. Also wenn man heute mal ein Lynx-Spiel zeigen will, musst du es abfilmen und du erkennst nichts. Es ist einfach, der Kontrast ist quasi nicht vorhanden. Stimmt, du kannst es wirklich nicht so machen. Ich finde es auch sehr lustig, wir haben hier noch einen Stapel alte Powerplays und alte ASMs hier herumliegen und wenn du siehst, wie dort die Screenshots gemacht wurden, die haben das Handheld dann eben einfach in den Schraubstock gespannt und dann mit einer Fotokamera dann abgelegt. Und dann, noch den Film zum Entwickeln gebracht, weil es keine Digitalkameras gab. Ja, und dann mal gucken, ob der Screenshot was taugt oder nicht. Ja. Und den so machen, ach, man sieht die Hälfte nicht, ist egal, wir haben nur den einen. Genau, also du erkennst wirklich nichts. Aber nochmal unabhängig davon, den Game Gear hatte ich auch und an sich war der schon cool. Der hatte halt echt dicke Probleme, weil, also ich habe eben mal nachgeschaut, der kam ja erst hier Anfang 91 raus und in Amerika auch. Und in Amerika zum Beispiel war der Game Boy halt schon seit 89 raus. Ja. Und viele Leute hatten sich, oder auch viele Entwickler hatten sich einfach schon auf das Thema Game Boy eingeschossen. Und deswegen war es für den Game Gear schwierig, der dann halt auch noch viel teurer war. Der kostete 300 Mark am Anfang in Europa. Und naja, dann kannst du halt so gut sein, wie du willst. Dann hast du noch irgendwie, du brauchst 6 Batterien. Trotzdem hält das Ding nur irgendwie 3-4 Stunden. Und das waren halt echt schon schlechte Voraussetzungen. Also das Ding eigentlich, an sich das Display und es gab auch ein paar coole Spiele, aber das war halt von vornherein irgendwie auch zum Scheitern verurteilt. Rein von den, ich habe damals ja auch immer nur gerne auf technische Sachen geguckt, obwohl das eigentlich gar nicht ausschlaggebend ist, die Spiele zählen. Aber auch da war der Game Gear, obwohl er viel später rauskam, dem Lynx halt voll unterlegen. Mhm. Der war ja immer noch eine 8-Bit-Hardware, hat auf dem Master System basiert und das Lynx kam halt viel früher und war krasser. Ja, weil das eben viel auf diese 3D, Pseudo-3D-Sachen dort gesetzt. Was anderes außer 3D. Was anderes aus Polygone zeichnen. Was anderes außer G-Log ist mir natürlich jetzt nicht eingefallen, was zumindest Pseudo gewesen ist und gegenüber dem Link sowas. Aber Steel Talons habe ich, wenn ich das noch. Das ist ein Helikopterspiel, oder? Ne? Das ist ein Helikopterspiel. Du fliegst da wirklich über eine Polygonlandschaft. Die Steuerung ist zwar richtig kacke, weil du da auch alle Tasten kombinieren musst. Und es ist ergonomisch nicht machbar. Die sind 10 Jahre zu früh gekommen mit dem Ding gefühlt. Aber oder? Ey, es geht. Und das hat halt vielleicht, keine Ahnung, 3 Frames pro Sekunde. Kunde, so ruckelt wie die Seuche, aber es ist 3D gewesen. Ich entdecke, was so heute dann angeht, bei vielen Collections beispielsweise sind so Master System-Versionen oder Game Gear-Versionen von Spielen dabei, von denen ich gar nicht wusste, dass es welche gegeben hat. Wenn ich damals ein Game Gear-Zocker gewesen wäre, sowas wie, es gibt ein Gunstar Heroes, ne, für Game Gear dann. Und Shining Force-Teile gibt es auch. Shining Force-Teile, die exklusiv sind, genau. Ich glaube, das Game Gear Shining Force, ich weiß nicht, ob es hier offiziell rausgekommen ist. Es gibt ja auch eine Virtual Console für den 3DS, genau. Von der Handvoll dieser Titel dann erhältlich sind. Das, was als Shining Force CD später auf dem Mega-CD war, ist so eine aufgebauschte Version von dem Game Gear Ding gewesen. Ich kann auch sehr empfehlen, auf dem Master System waren die Wonderboy-Teile, speziell die späteren, so Monster World und Monster Land 2 oder Dragon's Trap, wie die heißen, da gibt es dann auch, weil die auch so diesen Metroid-Stil dann haben, auch dann Game Gear-Ableger, spezielle davon. Es gibt Phantasy Stars, es gibt Adventures und so weiter. Defenders of Oasis, glaube ich, könnte auch noch eins sein. Das habe ich auch mal gehabt. Das war auch so eine Art rundenbasiertes Fantasy-Ding, oder? Kann es sein? Es kann durchaus sein, ja. Vielleicht kriege ich aber auch den einen oder anderen Namen zusammen. Wenn ich gewusst hätte, dass da mehr so eine Art von variablen Genres und nicht wirklich schon durch das Master-System versorgt wäre, dann hätte ich mir das vielleicht überlegt. Der Preis hätte mich dann aber dann wirklich abgeschreckt für 1991 300 Mark, da kriege ich ein Super Nintendo für. Ja? Und die Wahl wird immer Super Nintendo sein. Das hatten nur die reichen Kinder. Super Nintendo gab es erst 92 in Europa. Ja, echt? Mhm. War es dann Anfang 92 oder? Ich glaube, eher sogar Ende. Dann muss es aber zumindest die Ehre gewesen sein. Ich weiß ja, dass ich damals für Super Nintendo putzen gegangen bin, damit ich mir das irgendwann leisten kann. 20 Mark für einen Abend, dann komplett Großraumbüros dann sauber machen. Aber dann hatte ich es auch irgendwann mal nach einem Jahr. Guck mal, das hätte ich für den Game Gear nie gemacht, wirklich. Danach, dem großen Triumvirat, dann links, Gameboy und Game Gear, vergeht einiges an Zeit, bis dann wirklich neue Handhelds gekommen ist. Das zeugt aber auch von der Langlebigkeit des alten Gameboys, des klassischen. Und im Endeffekt gab es da ja auch einige Updates. Ich will hier einmal kurz reinwerfen, da brauchen wir auch nicht lange drüber quatschen. Ich weiß auch gar nicht, ob das offiziell in Europa rausgekommen ist, ich glaube nicht, aber der Virtual Boy ist zwischendurch nochmal Mitte der 90er gekommen. Mhm. Ein offizieller Europa-Release ist dort nicht gewesen und ich will den fast gar nicht als Handheld bezeichnen. Nee. Der ist eigentlich auch keiner. Der ist nichts. Es ist der 3DS 15 Jahre zu früh. Ja. Dann ungefähr gefühlt eine Handvoll Spiele von Nintendo. Der erste große richtige Flop, seitdem die Erfolg mit dem NES gehabt haben. Eine große Virtual Reality Brille, die du dir aufsetzt, die in Schwarz und Rot die Spiele dann anzeigt. Es gibt aber so 20 Stück. Du kannst den gar nicht aufsetzen. Der stand doch auf so einem Tisch. Genau. Ich weiß, dass der ein Podest hat, aber hättest du das nicht theoretisch auch mitnehmen können oder dich ich in den Bus? Nicht. Nee, es gab keinen wirklichen Headstrap dafür. Auch da muss ich jetzt mich nur auf das Angry Video Game Nerd Video verlassen. Mhm. Da hat er sich das halt aus Gag mit Gafferband um den Kopf gebunden. Aber ich glaube, kannst du so einen fetten Klotz auch nicht auf den Kopf setzen. Nee, du musst dann tatsächlich dir einen Platz aussuchen, wo du auch einen Tisch mit einem Stuhl hast, dass du dich darauf setzen kannst, als ob du beim Optiker dann deine Augen ausgemessen bekommst. Das ist so die offizielle Gefühl. Verwendungsweise. Jetzt oder jetzt besser? Ja. So besser oder so? Dann da gewesen. Wir hatten auch bei Player auch nochmal einen Bericht gemacht, damals mit dem Virtual Boy. Der Kollege Töfs hat seinen mal mitgebracht. Das war das erste Mal, wo ich den dann in Natura gesehen habe. Und ich kann mir nicht denken, dass irgendjemand bei Nintendo gedacht hat, dass das Ding irgendwie ziehen wird. Dass VR, das 3D dann so krass abgehen wird, dass diese Billo-Variante davon, obwohl es ein Mario-Spiel gibt, wo Mario dann in die Tiefe Koopa-Schalen wirft auf komische Dinger. Das war das Mario-Game dann da drauf. Ja, stimmt. Weil ich glaube, es gibt noch ein Wario Jump'n'Run, was dann später zu der Wario Jump'n'Run-Serie geworden ist auf den Game Boy Advance, aber ansonsten war es so ein richtiger Totläufer. Titel Mario Tennis Red Alarm Telero Boxer. Galactic Pinball sagt einem alles gar nichts. Nee. Ja, eigentlich geht es mit den Handhelds weiter und so richtig Nachfolger will ich es eigentlich nicht nennen. Es war ja mehr so ein technisches Upgrade, aber der Game Boy Color ist rausgekommen in Europa am 23. November 1998, ein, zwei Monate dann vorher US und in Japan. Im Endeffekt war es immer noch die Technik, die wir im normalen Game Boy dort drin haben. Du konntest Game Boy Color Spiele auch in den normalen Game Boy reintun, oder? War's? Teilweise. Ja. Nee. Aber dann, oder? Es gab oder? Auch welche, die nur Game Boy Color Only waren. Stimmt, da stand dann speziell da drauf, ne? Ach, ja. Ich dachte mal, es ist umgekehrt, aber also alle alten Gameboy-Spiele gehen natürlich im Gameboy Color. Genau, und das war auch vollkommen sinnvoll, ne, weil die Leute, die ihre Library aufgebaut haben, die jetzt ein schneller, also ein besseres, tragbareres Gerät, eins, was weniger Batterien braucht, 2 statt 4 dann gewesen, was weniger Platz dann wegnimmt in der Tasche, wo der Bildschirm besser ist, unabhängig von den ganzen neuen Sachen, die zwischendurch rausgekommen sind. Ich weiß, es gab ja noch einen Game Boy Light, den ich immer sehr gerne haben wollte. Den gab es nur in Japan. Den gab es nur in Japan. Aber den Pocket gab es. Der Game Boy Pocket, der war davor, ne? Genau, der hatte aber keine, da gab es keine neuen Spiele, der hat halt genau die gleichen Game Boy Spiele abgespielt. Und der war nicht farbig. Nee, der war nicht farbig. Aber der war schön vom Design her und hat weniger Batterieverbrauch. Da gab es einen silbernen, ne? Den habe ich zu Hause noch, ja. Finde ich geil, ich habe nur den transparenten. So das erste Mal, wo Nintendo dann angefangen hat, auch so bunte Hardware dann herzustellen. Ja, vorher war es ja dein graues NES, dein grauen Game Boy, dein graues Super Nintendo. Und dann auf einmal mit den Game Boy Pockets hast du angefangen, das grüne, blaue, durchsichtige und so weiter. Nee, den ersten Game Boy gab es schon farbig, glaube ich. Gab es den farbig? Ich kann mich nicht daran erinnern. In den Grundfarben, in Gelb. Bist du da ganz sicher? Nein. Aber doch, warte mal. Also muss sein. Es kann sein, ich kann mich aber nicht daran erinnern. Game Boy gab es später auch in mehreren Farben. Irgendwie habe ich gerade so zu irgendeinem... Blau, grün und gelb. Es gab diese Donkey Kong Land Spiele, diese vereinfachte Donkey Kong Country Song. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gab gelbe... gelbe Game Boy Color gab es. Ja, also ich habe zu Hause einen grünen Game Boy Color noch. Such mal noch einen grünen Game Boy. Ohne Scheiß, das ist das alte, fette Ding. Bist du sicher, dass es die alten, fetten Dinger in Farben gab? Mach mal Game Boy Green oder so. Das kommt mir sehr unbekannt vor. Guck, siehst du, das hier sind ja, vom Game Boy Color sind das ja eher so Fancy-Farben. Ich meine diese ganz typischen Grundfarben. Rot, Blau, Grün und Gelb. Ich glaube, das bildest du dir ein. Nein, jetzt, du hast hier falsch. Gib doch mal einen. Green. Gameboy Green oder so. Okay, wir müssen kurz mal das hier googeln. Wir müssen das einmal hier kurz nachchecken. Ich kann mal eins von den Schokoeiern essen. Ich kann dir in der Zeit schon mal weitererzählen, dass ich sagen muss, dadurch, dass es dann schon 1998 war, da hatte sich. Oh, okay, der Trant hat recht. Es gibt scheinbar einen grünen Gameboy. Und einen gelben und einen blauen und einen roten. Da hatte sich schon total meine Wahrnehmung und alles verändert und auch meine Erwartungen. Ich meine, ihr müsst da mal überlegen, das ist 1998, da gab es schon 3 Jahre lang eine PlayStation und auch ein Nintendo 64. Und Game Boy Color hat mich dann nie besonders gereizt. Ich habe nie den Punkt gesehen, warum ich den hätte holen sollen. Und auch wenn man sich da anguckt, da gab es dann zum Start solche Sachen für wie Centipede oder die Game & Watch Gallery 2, oh, ja. Pocket Bomberman oder Tetris DX, was so ein gepimptes Tetris war. Ja. Das war sicherlich alles schön und gut, aber ich war da völlig raus, weil das war im Grunde genommen immer das gleiche Gerät auf dem alten Stand. Ja, sehe ich genau. Und es hat überhaupt nicht Schritt gehalten mit der Entwicklung der Heimkonsolen. Und deswegen Game Boy Color, der ich glaube auch nach wie vor, das war dann glaube ich so ein Punkt, wo der Game Boy echt schon am Straucheln war und dann gab es halt Pokémon auf einmal für die Game Boy Familie und dadurch hat halt der ganze Game Boy und auch der Game Boy Color noch sehr lange funktioniert bis ins Anfang des neuen Jahrtausends. Aber der war einfach underwhelming, wenn man es so sagen kann, der Game Boy Color. Wir hatten uns speziell für unsere Generation, ich bin eben zu spät gekommen für das Pokémon-Ding. Ich hatte mir damals noch, ich glaube, die blaue Edition gekauft und mal eine Stunde reingespielt und so weiter, aber dann habe ich es an meinem Bruder weitervermacht, der dann auf meinem alten Game Boy dann zum Beispiel dann noch mindestens 80, 90 Stunden dann gespielt hat. Man sieht dann, mein Bruder ist 9 Jahre jünger als ich, und da sieht man eben, was da schon dann für andere Motivation dann dort herrscht. Ich hatte in den Jahren dazwischen auch wirklich sehr, sehr viel vom Game Boy zurückbekommen, was an Spiele, was an Erlebnissen angeht. Also alleine sowas wie Link's Awakening und eben Mario Land 2 und ich habe noch gerne Castle Quest und solche Geschichten gespielt, falls sich jemand an die erinnern kann und die alten, okay, die Dragon Quest gab es später und so weiter. Aber ich hatte eigentlich mir die Hörner da abgestoßen, was es angeht, und auch sehr, sehr viel später erst einen Game Boy Color dann nachträglich geholt. Du konntest die Game Boy Color Spiele, glaube ich, auch nicht auf dem Super Nintendo im Adapter direkt spielen, sondern erst, oder? Hat das funktioniert? Nur mit den alten, die man auch auf den alten spielen kann. Es war so, dass es gab schwarze Game Boy Color Module, die liefen auch auf dem alten Game Boy, und es gab diese transparenten, das waren Game Boy Color Only Module. Oh. Die hatten dir auch so eine Aussparung, dass du die nur dann in die Game Boy Colors reinstecken kannst. Wahrscheinlich, ne? Diese Beule nach hinten, dass es so ausgebeult war, dass es auch gar nicht erst physisch reinpasst. Ich glaube schon, ja. Wenn das dann passiert. Allgemein hat es aber Nintendo zumindest noch ein paar Jahre Game Boy Business gegeben für eine Konsole, die fast schon 9 Jahre so auf den Markt ohne Konkurrenz gewesen ist, noch 2-3 Jährchen dort rausgeholt. Hier in Europa habe ich das Ding tatsächlich nie draußen gesehen, aber so ein Konkurrent ist dann aufgetaucht, ausgerechnet von SNK mit dem Neo Geo Pocket Color. Und wann? 99? Ne, 98, ne? Ja, hier ist es, in Europa ist der 1. Oktober 99 vermerkt, aber der offizielle Release war Anfang 99 in Japan. Obwohl, der schwarz-weiß Neo Geo Pocket kam sogar schon 97, oder? Gab es den? Ich habe den hier gerade nicht in der Liste, aber der muss wahrscheinlich noch vorher gewesen sein. Ja, ich habe hier momentan kein Internet, also kann ich es noch nachchecken. Aber klar, ist ja logisch, dass der vor dem Color dann gekommen ist. Genau, kannst es nochmal nachchecken. Der gab es auch nur ein Jahr, den schwarz-weiß Neo Geo Pocket. Hier in Deutschland irgendwo offiziell, oder ich kann mich nur von Zeitschriften dann aus erinnern, dann daran. Ich weiß es gar nicht, ob das großartig offiziell nach Deutschland kam. Was 98. 98 99 dann. Color. Was okay. In erster Linie strange war, da Nintendo mit dem Game Boy Color ja auch so 98, 99 so um die Ecke gekommen ist, und da ein Handheld in Schwarz-Weiß zu bringen, kannst du natürlich eigentlich nicht mehr machen. Ja, auch das wieder so eine blöde Entscheidung, wo ich mir dachte, oh Mann, ihr könnt doch jetzt nicht noch ein Schwarz-Weiß-Handheld bringen. Also das Gerät an sich war sehr sexy, das war kompakt und klein, das war jetzt nicht so ein riesen Lynx-Klopper, sondern das kannst du wirklich in die Hemdtasche stecken. Und was ich auch richtig geil fand, war dieser kleine Klickstick, oder wie nennt man das? Also es war ja, so ein Stick mit Mikroschaltern, die geklickt haben, wenn du ihn bewegt hast. Das war wie das zweite Neo Geo Pad damals gewesen. Es gab ja die Neo Geo Sticks, die großen, ja, die Boards, und später wurde das beim Neo Geo CD durch diese Gamepads ersetzt, die aber nicht so ein Steuerkreuz oder so ein normales Vierwege-Steuerkreuz hatten, sondern wie so Analogstick fast, könnte man denken, aber es halt ist eigentlich eher digital und es klickt und es hat ein super Feeling gehabt, gerade für Prügelspiele, was ja SNK ausmacht, und die machen ja fast nichts anderes, war das Beste, was er hätten machen können. Aber du konntest auch andere Spiele spielen, es gab ja auch sowas wie Metal Slug First and Second Mission und so, also für den Color dann, und das ließ sich auch gut spielen, das ist eigentlich das bessere Steuerkreuz, dieser Stick. Ich habe ich war neidisch in der Richtung, da SNK für mich das Gefühl immer so hatte, ähnlich wie Sega ist das eine Firma, die sehr viel auf Eigeninitiative produziert, ne? Sega-Konsolen hätten nicht überlebt, wenn Sega selbst nicht den Großteil, den Löwenanteil der Spiele in verschiedensten Genres gemacht hätten. Und bei SNK war es genauso, dann aber hauptsächlich auf den Handhelds, auf der Heimkonsole haben sie Prügler gemacht und den einen oder anderen Shooter, maximal, oder Metal Slug eben. Auf den Handhelds, auf dem Pocket Color gab es eben dann, wie du erwähnt hast, nochmal Metal Slug-Adaption. Ich glaube sogar ein Sonic irgendwo auch, der Firma. Sonic, ne? Pocket Adventures. Ein tatsächlich, wo dann nochmal mitgearbeitet wurde, dieses Faselei, was ich erwähnt habe, was ein Strategie-RPG gewesen ist, was eins der teuersten damals angeblich war, weil es so selten ist. In irgendeiner Version aber nur, ich glaube. Also in irgendeiner Spezialversion. Ja, so wie das Kizuna oder so war teuer. Ich bin mir nicht sicher. Genau, so wie das Kizuna Encounter, von denen es nur 10 gibt auf dem Neo Geo und dann 10.000 Euro dann kostet, wenn du es kaufen willst. Also was beim Neo Geo Pocket, aber um das nur mal abzuschließen, cool war, war, es war zwar nur ein Schwarz-Weiß-Handheld und später farbig ohne Hintergrundbeleuchtung. Und das hatte auch keine allzu hohe Auflösung, wahrscheinlich kaum höher als der normale Gameboy, aber du hast schon gemerkt, dass das Ding ein bisschen mehr Saft unter der Haube hatte. Und in Spielen hast du das insofern angesehen, dass die halt schöne butterweiche Animationen hatten und dass da auch viele Sprites gleichzeitig auf dem Bildschirm rumhüpfen konnten und wuchtige Explosionen dargestellt werden konnten, was halt so auf dem Gameboy nie möglich war. Wenn du mal so SNK-Umsetzungen auf dem Gameboy gesehen hast, sowas wie Samurai Showdown, das war nicht mehr ansatzweise. Das konntest du vergessen, oder? Konntest du vergessen. Also da hatten dann Schläge zwei Animationsphasen, das war's. Da hast du schon richtig viel Fantasie für gebraucht, um das zu checken. Und auf dem Neo Geo war das sogar diese Stehanimation, wo die Kämpfer immer so ein bisschen wippen. Das hat richtig voller Details gesprüht, da haben die Haare im Wind geweht, obwohl es nur ganz wenige Pixel waren, aber das hat das alles sehr wertig gemacht und die Spiele, die es dafür gab, waren echt cool. Also. Ja, viel, an das ich mich auch erinnern kann, war, dass da sehr viel in diesem Kopffüßler-Stil dann gemacht wurde. Ja. Ne? Sowas wie, wird immer sehr gerne auch dieses SNK Capcom Card Fighters oder sowas angemerkt, dem es später eine Fortsetzung auf dem DS dann gegeben hat, was da aber dann sehr groß, sehr beliebt gewesen ist. Und ich weiß auch nicht, dieser kleine, super deform Pixel-Ryu, der sich so rhythmisch dann hin und her bewegt oder sowas. Das war Singer, tatsächlich, da hieß es, glaube ich, SNK vs. Capcom. Und auf den Heimkonsolen hieß es dann Capcom vs. SNK und es kam dann auch von Capcom. Ja. Aber die Neo Geo Pocket-Version wurde von SNK gemacht und die fand ich auch immer cooler. Da muss ich auch sagen, die Pocket-Version ist wahrscheinlich wesentlich besser als das Richtige, weil die Heimversion von SNK vs. Capcom ist nicht besonders gut, leider. Da sind die Capcom vs. SNKs wesentlich besser. Aber wenn man hier das Launch-Line-Up anguckt, das hört sich wirklich an wie das so, dass die Creme de la Creme des von SNK, du hast sowas wie Baseball-Stars gehabt, Fatal Furies, King of Fighters R2, Neo Cherry Master Color, was auch immer das sein soll. Das war, glaube ich, Casino. Kann sein. Neo Dragon's Wild, Neo Geo Cup, Fußball dann gewesen, Neo Turf Masters, Golf, Pac-Man, Pocket Tennis Color, Samurai Showdown, also du hättest dann gut versorgt sein müssen. So richtig im Laden habe ich es hier aber auch nie wirklich bewusst wahrgenommen, muss ich sagen. Ich auch nicht. Ja. Ich habe sogar noch, es gab ja auch ein Linkkabel, womit du zocken konntest. Es gab auch ein Neo Geo Pocket zu Dreamcast Linkkabel, falls du das kennst. Boah, krass. Und es gab ein paar Spiele, sowas wie King of Fighters 99 Rematch, konntest du dann halt mit King of Fighters R2 koppeln. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es gab es auf jeden Fall. Und was ich ganz, ganz obskur, und das ist der schwachsinnigste Kauf gewesen, ich habe so eine Wireless Connection Unit. Das ist so ein Ding, das propfst du oben auf das Neo Geo Pocket drauf und dann geht da keine Antenne runter, sondern so ein Drahtkabel mit so einem Beschwerungsklotz. Also, dass der Sensor da unten hängt. Anscheinend, oder wie? Es baumelt dann was richtiges Schweres von deinem Handheld runter. Und ich glaube, es gab nur so zwei, drei Spiele, die das unterstützt haben. Und ich habe das mir und einem Kumpel mitgebracht, dass wir das auch mal zusammen spielen konnten. Aber es gab kein Spiel dafür. Und ich habe das halt noch nie ausgepackt. Es ist leider auch nichts wert. Aber das ist so eine seltene, komische, schwachsinnige Hardware. Ich freue mich eigentlich dann doch, dass ich es mitgenommen habe. Aber ich habe es nie ausprobieren können. Ah, das ist schön. SNK war immer verrückt und durchgeknallt, ja. Und da kann man den, wo immer sie jetzt auch sein mögen, ja, dann nochmal dafür danken, dass sie so viel Schwachsinn dann sich haben einfallen lassen. Was mir gerade noch einfällt, Entschuldigung, jetzt bin ich ins Wort gefallen, weil wir das gerade jetzt vom Neo Geo Pocket hatten, es gab dann ja ein Jahr, also mit einem Jahr Versatz quasi, das gleiche komische Prinzip nochmal, dass ein Handheld erst schwarz-weiß rauskam und ein Jahr später in Farbe. Wonderswan. Der Bandai Wonderswan. Der Wonderswan war es tatsächlich, und der, ich erinnere mich dran, dass der damals auch in Magazinen drin war und ich war schon ein bisschen gehypt, weil das hieß ja zum einen, der war ja von Gunpei Yokoi, der dann nicht mehr bei Nintendo war, also der Gameboy-Erfinder ursprünglich, ja, der dann geschasst war bei Nintendo nach dem Virtual Boy-Flop, mhm, und dann für Bandai, das den Wonderswan machte, und da hieß es halt auch so, die hätten so dicke Lizenzen, da gab es auch dann Sachen wie Final Fantasy 1. Klonoa, also habe ich hier drauf gezockt. Stimmt, ja. Hast du einen Wonderswan? Ja. In Color oder normal? Schwarz-Weiß leider nur. Okay, weil da gab es dann auch, es gab den nur ein paar Monate und dann haben sie auch gleich einen Color rausgehauen, mhm, gab es auch beides nur in Japan. Mhm. Das Final Fantasy Ding war vor allem ganz krass damals, weil das war, bevor dann diese richtige Ausschlachtung angefangen, ja, hat, der Marke, mhm, wo es tausendfach Remakes von jedem Teil gibt. Eigentlich hat es da angefangen, glaube ich, das war das erste Mal, dass sie angefangen haben, diese Dinger dann für Handhelds nochmal zu remaken. Viele, das, was wir später als Final Fantasy Origins oder wie es auch immer dann auf PlayStation 1 hieß, dann gesehen haben an Remakes von den allerersten, die es nur auf NES gegeben hat, die Final Fantasies, das begann auf den Wonderswan und ist dann irgendwann übergeschwappt auf die anderen Handhelds, als Square wieder auf Nintendo entwickelt hat nach langen, langen Jahren. Interessant fand ich an dem Wonderswan, dass man den drehen konnte, den konntest du horizontal und vertikal benutzen. Ja. Weil der hatte so zwei 4-Wege-Buttons. Genau. Ja, da sieht man es. Also auf einer Seite übereinander 2x4 Knöpfe, die auch sowohl als Action-Buttons als auch als Richtungstasten benutzt werden konnten. Das Gute war auch, der hat mit einer Mignon-Zelle funktioniert und relativ lang gehalten. Ja, 20 Stunden habe ich eben gelesen mit einer Batterie. Krass. Das ist für damalige Verhältnisse echt schon abgefahren. Und das Ding selber war auch günstig, das Gerät. Ja, ich habe gelesen, umgerechnet hat es 49 Euro in Japan gekostet. Alter. Warum habe ich das nie gekauft? Ja. Tja. Das hätte ich gerne machen können. Speziell Klonoa hätte ich Bock gehabt. Klonoa ist super. Was ich schon wieder völlig verdrängt hatte, es gab 2002 noch einen Nachfolger, der Swan Crystal hieß der, ohne Wonder vorne, nur Swan Crystal. Den hatte dann TFT-LCD statt der etwas billigeren Technik, die sie vorher hatten. Das ist interessant, habe ich noch nie gesehen. Okay, das sagt mir tatsächlich auch nichts. Da müsste ich mich noch mal ein bisschen schlau machen. Ich glaube, viele von den Sachen, die wir heute ansprechen werden, natürlich reden wir hauptsächlich über die großen beliebten Sachen, aber was jetzt so eBay und Gebrauchtmarkt und so weiter angeht, man wird viele von den Handhelds auch einfach kurz mal für einen Apfel und ein Ei sich zulegen können, um mal ein bisschen Hardware ausprobieren und so weiter. Das Teure werden wahrscheinlich die Batterien dann einfach sein, die man dort mit reinfüttert. Leider von Wonderswan kein offizieller Release gewesen und auch der Gunpei Yokoi ist auch kurz darauf verstorben bei einem Autounfall, was natürlich dann alle möglichen anderen Handhelds, die er hätte designen können, ausgeschlossen hat später. Ich wäre gespannt gewesen, was so der Pionier unter den Handhelds, auch der Miterfinder von Metroid, dann so hätte leisten können, mhm, mit dem heutigen TFT und Handheld und so weiter. Vielleicht hätte der 3DS komplett anders ausgesehen, ne? Oder sowas dann da gewesen. Um da wieder zurück auf die ganz großen Hardcore-Handhelds sozusagen zu kommen. Eigentlich kann man sagen, das war das erste richtige neue Handheld, seitdem der Game Boy 1989 rausgekommen ist. 2001 war es soweit, der Game Boy Advance ist gekommen. Ja. Und ich hatte im Hinterkopf immer noch ohne Hintergrundbeleuchtung. Bestes Handheld trotzdem aller Zeiten. Ja, schon. Ja, speziell durch die weiteren Versionen. Also ich habe mich alleine die Tatsache, dass man Spiele in so fast SNES-Qualität unterwegs spielen kann. Das heißt fast. Also die Ports waren nicht alle genauso gut, aber es gab auch Sachen, die waren weit über dem, was du vorher auf dem Super Nintendo gemacht hast. Vergleich zum Beispiel mal die Version, es gibt Doom 1 und 2 für GBA und die sind richtig super. Und wenn du dann mal anguckst, wie das auf dem N64 lief, also gerade was so ich sag jetzt mal 3D-Spiele anging, da war der Game Boy Advance deutlich weiter als klar, Super Nintendo. Ja. Also was das Launch-Line-Up hier speziell angeht, viele Sachen, die man natürlich dann auch irgendwo anders gesehen hat. Ein komplett neues Mario gab es nicht, aber Super Mario Advance war ein Port von Mario 2 oder was war es damals gewesen? Ja, das na, war komisch von dem NES-Spiel, da haben sie das Schlechteste genommen. Genau, dann das Einzige, was ich richtig scheiße an dieser Version fand, war, dass die sehr, sehr viele Voice-Samples reingetan haben, wenn du speziell mit Toad oder sowas spielst. Alle zwei Sekunden, hey, you, choose a player. Egal was passiert, dann wirst du wahnsinnig dann drumherum dabei. Und bei vielen Sachen, das werden wir bei den anderen auch gleich nochmal anerwähnen, dadurch, dass der Bildschirm vergleichsweise so dunkel gewesen ist, wenn man es heute jetzt den ersten Game Boy Advance Bildschirm mit dem alten Game Boy vergleicht, die sind ähnlich, so kontrastarm und so weiter. Aber viele Spiele, die am Anfang rausgekommen sind, da wurde die Farben wurden verändert. Intern. Die Farben waren nicht so richtig farbig, sondern sie wurden intern schon aufgehellt, um diesen dunklen Bildschirm zu kompensieren. Aber es gab trotzdem Spiele, die fast unspielbar waren. Ich erinnere mich, genau, Castlevania Circle of the Moon. Ja. Das war ja auch ein Starttitel. Ich kann ja generell, ich überfliege mal kurz die Launchliste, weil, und danach was Schlaues dazu zu sagen. Mhm. Also es waren so Sachen wie Castlevania Circle of the Moon. Geiles Spiel. Earthworm Jim, F-Zero Maximum Velocity, GT Advanced Championship Racing, das kenne ich glaube ich nicht. Das war so ein 3D, war das irgendwas, was auch auf dem N64 mal so Fuß gefasst? So ähnlich. Es kam mir so wie WRC Racing, kam es mir so Konami vor. Crazy Racers. Sehr gut. Namco Museum. Penobi Wings of Adventure. Pitfall the Mayan Adventure. Rayman Advance. Ready to Rumble Boxing Round 2. Super Dodgeball Advance. Super Mario Advance und Tony Hawk's Pro Skater 2. Und man sieht hier schon in dieser Mischung, ich finde der GBA war so eine geile Kombination aus, du hattest Remakes von den coolsten oder von so schönen oldschooligen Super Nintendo Spielen. Du hattest Sachen, Fortsetzungen quasi von alten Franchises, die neu waren, wie F-Zero oder auch was war denn hier noch eine Fortsetzung? Castlevania Circle of the Moon. Und du hattest halt auch eine unheimliche Menge an neuen Spielen, weil das Gerät einfach sehr, sehr erfolgreich war. Und du hattest über sehr viele Jahre dann echt viele coole neue Sachen, die du auf keinem anderen, es gab ja auch noch keine Smartphones, keine Spielhandys und es gab in dem Sinne auch keine Konkurrenz zu dem GBA durch irgendeine andere Handheld-Plattform. Stimmt, alle anderen haben aufgegeben. Und jetzt mal abgesehen davon, wie unfassbar enttäuscht ich am Anfang war, weil das Display so Panne war, also spätestens als es den SP gab und dann den Micro und ich habe jetzt heute, ich habe mir irgendwann einen Game Boy Advance mal auf dem Flohmarkt gekauft, noch original verpackt, das erste Modell und habe den jetzt, es gibt seit einigen Monaten oder jetzt ein, zwei Jahren, habe mir da so ein Backlight-Mod einbauen lassen, das heißt, da ist ein hintergrundbeleuchtetes Display drin und es ist wirklich das beste Handheld überhaupt, weil das erste, so schlecht wie das Display war, die Ergonomie von dem Game Boy Advance von dem ersten war schon besser als bei dem SP später, weil der so ein bisschen krampfig war und der hat noch eine normale Kopfhörerbuchse gehabt, der erste und das spiele ich heute noch ganz oft drauf, weil das wirklich super gut ist und auf dem GBA gibt es auch eine riesen Bibliothek an geilen Spielen. Das gerade was die Bibliothek da angeht, ich glaube viel davon hängt auch damit zusammen, dass es endlich mal wieder einen rentablen Markt für 2D-Spiele dann gegeben hat, weil bis dahin durch die PlayStation, später auch N64 und so weiter, ab Mitte der 90er war hättest du kein Spiel in 2D mehr produzieren können und dann noch adäquat Sachen verkaufen können und vieles eben in Richtung Polygone dorthin gegangen. Aber, dass du jetzt auf einer Plattform, wo du in SNES-Qualität drüber hinaus, ein bisschen drunter, je nachdem, drei verschiedene Castlevanias machen kannst, ja, etliche Final Fantasies, die Golden Suns drauflegen kannst, Metroids, ja, Metroid Fusion und Metroid Zero Mission, seitdem keine 2D-Metroids mehr gegeben. Du wirst heute noch eine sehr, sehr große, riesige Mischung finden an Klassikern, die gut erhältlich sind, an seltenen Sachen. Mhm. Du, Fabian, hast mir zuletzt ja nochmal das Kuro Kuririn dann vermacht, wo bei dem dachte ich auch, dass es ein Launch-Titel ist, aber wahrscheinlich ist er nur relativ nah. Am Release gekommen, tolles Puzzlespiel mit so einem drehenden Kreis, wo du so der heiße Stab mäßig oder der heiße Draht mäßig nicht den Rand berühren darfst und sehr viele kleine, coole Erlebnisse dann da gewesen. Auch meine Lieblingspackungen, übrigens die japanischen Game Boy Advance Verpackungen, die so wie kleine SNES Packungen sind, aber sehr, sehr bunt und so weiter designt. Und ich habe heute noch bei mir im Spielregal explizit auch eine Game Boy Advance Sektion, wo ich auch einfach, das sieht am besten aus im Regal und das sind die coolsten Spiele dort drin. Ich auch. Du hast jetzt den klassischen Game Boy jetzt oder den Game Boy Advance nochmal mit einem Mod dann eben nochmal auf Helligkeit gemacht. Ich hatte lange Zeit den SP noch in der ersten Variante ohne den noch viel besseren Bildschirm, der später gekommen ist. Beide davon. Den habe ich irgendwann mal eingetauscht gegen den Micro, also nicht direkt 1:1, sondern den habe ich verkauft und mir den Micro später dazu geholt, der mit sehr viel Unkenrufen dann empfangen wurde zu Beginn. Der war ja relativ spät rausgekommen, noch als, ich glaube fast schon als der DS auch schon vorgestellt wurde und dann draußen war. Dann gab es eben, ach, wir haben übrigens noch eine neue Variante des Game Boy Advance in ganz, ganz klein, aber dafür wirkt er auch sehr wertig und ist vor allem die portabelste Konsole. Ja, das stimmt. Bisher gesehen, die passt wirklich in jede kleinste. Das ist der Hammer und du kannst drauf zocken. Ja, aber ich finde den auch geil, der macht echt einen hochwertigen Eindruck. Auch heute noch ist der vom Design her noch, wirkt der voll modern. Aber es gibt Spiele, wo du echt an die Grenzen stößt, so Final Fantasy oder so mit so vielen Texten und so. Ich habe Final Fantasy 6 auf dem Game Boy Micro durchgespielt. Das also geht. Ich habe auch weniger Probleme mit dem Schirm da dort, der wirklich trotz der Größe eben das alles präzise macht. Ich habe es jetzt bei Metroid dann gemerkt, bei Zero Mission, durch die Bauweise ist der auch relativ krampfig. Dann dort, vor allem, weil du dann mit dem Steuerkreuz, was eigentlich total okay ist und die Knöpfe und so weiter auch, wenn du dort präzise Eingaben machen musst, speziell bei Metroid, wo du musst auch nochmal L und R gedrückt haben, damit es nach oben geballert wird und dann mit B schießen und dann ducken und so weiter. Also mir taten die Daumen schon enorm weh nach einiger Zeit dort und ich glaube speziell, wenn du damit dann zurechtkommst, dass du eher menülastige Spiele spielst und dir der Bildschirm nicht zu klein ist, dann wirst du am frohesten dann damit oder zumindest normale Jump'n'Runs dann damit spielen, die Wario-Sachen, die Mario-Adaption, die es dann dafür gibt. Eine Sache, die ich ziemlich scheiße aber beim Game Boy Advance gefunden habe, muss ich tatsächlich sagen, ist die Musik. Ja, weil da war ich sehr enttäuscht dann danach von, dass dieser klare Game Boy, der typische Game Boy-Sound, der sehr digital, sehr sauber, sehr klar klang, wurde ausgetauscht gegen so ein sehr dumpfes Sample-Mischmasch. Also sehr, sehr viele Game Boy Advance-Soundtracks klingen krauschig, klingen dumpf, klingen nicht besonders gut. Castlevania Harmony of Dissonance, eins der Spiele, wo dann alles komplett in die Binsen gegangen ist. Oh ja, das hast du mir auch mal, glaube ich. Ich glaube, das habe ich sogar mal gespielt und das sehr ist auch bekannt für die schlechte Musik, ne? Ja, da ist der Name im Programm, Harmony of Dissonance. Ja. Und ich habe gelesen, dass der Komponist eigentlich was Aufwendigeres machen wollte mit so Konterharmonien, wo du eigentlich richtige, gutes, gesampelte Instrumente bräuchtest, damit das vernünftig wirkt. Aber durch die schlechten Samples des Game Boy Advance ist das eben nicht so wirklich dann dazugekommen. Das ist, finde ich, immer so ein kleiner Makel, wenn ich so zum Game Boy Advance-Spielen zurückgehe, ob du die jetzt dann in Virtual Console Sachen spielst oder dann auf dem großen Bildschirm mit dem Game Boy Player auf dem GameCube, was auch eine sehr coole Sache gewesen ist. So habe ich Final Fantasy Tactics Advance beispielsweise auf dem GameCube habe ich hauptsächlich dann gespielt, so 60, 70 Stunden lang insgesamt dann damit gemacht. Der Sound ist immer noch so ein kleiner Makel, der dann so, wenn das noch geil gewesen wäre, dann wäre es perfekt. Wäre mein Gefühl gewesen. Fairerweise sollte man vielleicht auch nochmal sagen, weil ich eben auch nochmal eine Liste überflogen habe, es gibt natürlich auch unglaublich viel Lizenzmüll und generell schlechte Spiele, aber dafür war das Angebot einfach so unfassbar groß. Ich glaube, da gibt es mehrere tausend Spiele, wenn ich mich jetzt nicht täusche, weil man sieht es ja auch, wenn man zum Beispiel schaut, was irgendwie in so ROM-Listen veröffentlicht drinsteht anhand der Nummern. Also es gibt unfassbar viele GBA-Spiele und dadurch quasi zwangsläufig dann auch eine ganze Menge an coolen und guten Sachen. Also ich finde, es gab auch noch, Nintendo hatte nie wieder so viel Third-Party-Support, auch von den großen Firmen. Da gab es halt auch so Sachen wie Street Fighter Alpha und so ein Kram von Capcom. Das war auch sehr gut, das Alpha 3, glaube ich sogar. Final Fight kann mich erinnern, in einer speziellen Version Final Fight 1, ne? Was dann dafür rausgekommen ist. Auf dem Super Goals and Ghosts als Umsetzung dann noch drauf gewesen. Also du konntest nicht oder du konntest dich nicht davor verschließen, dass du geile Games verpasst, wenn du keinen Game Boy Advance hast. So viele Verneinungen in diesem Satz. Also wenn du keinen Game Boy Advance hattest, hast du viel verpasst. Ne? Das stimmt. Weil es potenziell so viele geile Spiele für in jedem GBA. Genre gab es da auch. Da gab es geile Rollenspiele, viele Actionspiele und alles einfach. Ja. Also oder auch ein cooles exklusives Zelda mit Minish Cap und so. Also auch da war ein sehr schönes, dabei. Ein sehr schönes Zelda dann gewesen. Die erste Umsetzung von A Link to the Past damals und mit Four Swords dann nochmal dazu gewesen. Da auch mit dem, wir haben bei dem GameCube-Podcast noch über die Kombination geredet mit den Adapterkabeln, wo du dann auch die Pac-Man-Spiele spielen konntest und R Racing Evolution und Zelda Four Swords und so weiter und Wind Waker, die Kombination mit dem GBA dann gehabt ist. Also jede Menge Zeug, was sich wirklich auch gelohnt hat. Oder Final Fantasy Crystal Chronicles war doch auch sowas, oder? Das hatte auch, ja. Du hast auf dem GameCube, glaube ich, glaube ich, so einen Typen dann gesteuert, der einen großen Kristall gehalten hat, und die vier Leute sind auf den Gameboys dann drumherum irgendwie gefercht, anstatt dass man die vier Ports des Nintendo GameCube dafür benutzt. Ja. Aber that's Nintendo. Tja, lange hielt es der ja nicht mehr mit dem Game Boy Advance, weil dann kam ja der Killer, das beste Handheld aller Zeiten. Ich rede natürlich vom Nokia N-Gage. Das habe ich nicht mal, das hab ich nicht mal aufgeschrieben. Ich müsste einmal erwähnen, weil es so scheiße war. Ich zähle keine Geräte, wo du erst den Akku ausbauen musst, um das Modul zu tauschen. Du musstest den fucking Akku rausnehmen, um das Spiel zu tauschen. Mhm. Aus diesem da. Ne? Also wer das designt hat, ey, das... Und du musstest das N-Gage ja auch hoch, kannst zum Telefonieren genau. An die Backe halten. Ja, das war immer so, wo es so mit dem Internet richtig losging, dass Leute mit Photoshop Bilder verfremden, wo Leute dann so Tacos an ihren Ohren hatten, statt dem N-Gage, weil es diese komische Taco-Form hatte. Und auch, wie willst du dann mit so einem Gerät dann telefonieren, was eher wie eine Fernbedienung aussah? Ja. Ne? Wo du dann auch speziell in dem späteren Modell konntest du natürlich dann das Modul auch austauschen, ohne den Akku zu wechseln. Aber insgesamt, nur weil das die erste Kombination von richtig Handheld und Telefon ist und Nokia, dahinter stand, die Kinder von heute werden es vielleicht nicht mehr wissen, aber einmal sehr beliebt und hochqualitative Handys dann damals produziert haben. Ey, und wie schwachsinnig, dass der N-Gage auch ein Hochkant-Display hatte. Gib dir das mal. Ich glaube, das haben sie gemacht, damit es kompatibel zu anderen Nokia-Modellen bleibt, weil du kannst ja auch auf anderen Nokia-Telefonen spielen. Auf der anderen Seite ist es so schwachsinnig, ein Handheld zu machen, also ein Handheld-Telefon, wo das Display hochkant ist. Es war höher als breit. Ich hätte immer gedacht, dass es wegen dieser Nokia-Software dann zusammenhängt, wie dann da drauf ist, die auch ja alle für so hochkant Displays auf einem Handy designt sind. Oder dass die einfach Handy-Displays genommen haben und dann das Plastik drumherum gebaut haben, dass die keine neue Fertigungsschiene bauen müssen. Ich glaube, das hier zählt damit rein. Also ich hatte damals mal ein Nokia 7650, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist so, das schiebt man auf, das hatte auch so einen kleinen Joystick und das war so eins der ersten Handys mit Fotokamera und mit so einer grafischen Bedienoberfläche. Mhm. Und dafür gab es zum Beispiel auch Doom. Habe ich dann drauf mal kurz gezockt. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, weißt du, gleiches Display, gleiches Betriebssystem, dass die das N-Gage wahrscheinlich dann auch so gestaltet haben mit einem Hochkant-Display, damit man da jetzt kein komplett neues Format hat. Ja, da was das Launch-Lineup angeht, es gab etliche eigentlich interessant sich anhörende Spiele wie Pandemonium, kennt man vielleicht noch das Jump'n'Run von der PlayStation 1, das 2,5D mit den Harlequins, was ganz cool gewesen ist, oder Puyo Pop, das müsste dann auch eine Version von Puyo Puyo dann gewesen sein von Mean Bean Machine, Puzzle Bobble, ein richtiges dafür, ein Sonic anscheinend, ein Super Monkey Ball und ein Tomb Raider Sion. Was auch immer das war. Aber mir graute schon, wenn ich jetzt an bewegte Polygongrafik auf dem N-Gage dann denke, wie das funktioniert dann haben kann. Ich glaube, gab es nicht auch irgendein Elder Scrolls für N-Gage? Ich glaube nicht, oder? Doch, ey, das kommt mir gerade voll bekannt. Ich glaube, Elder Scrolls war damals aber noch nicht so groß, ne? Ich recherchiere das mal kurz. Ich glaube schon. Ich habe da mal eine News von gelesen. Check das mal nach. Ja, also da es schon Autocomplete-Vorschläge gibt, die Elder Scrolls Travels. Ach ja, genau. Aha. War aber auch 3D. Software for Java-enabled Cellphones and Nokia's N-Gage. Ja, krass. Da gab es einige. Guck mal, die wollten mal 2006 Oblivion für die PSP umsetzen. Ja. Oh ja, da ist noch drauf gewartet dran damals. Ja, also da war aber Oblivion leider schon alt. Also, ich war da noch auf Resident Evil für die PSP. Ich hatte das schon durchgezockt und dann hätte ich dann auch keinen Spaß mehr gehabt. Aber die Ankündigung fand ich cool. Und für den Game Boy Color warte ich auch noch auf das Resident Evil, Das nicht mehr rauskam. Ah ja, stimmt. Da ist ja eine Version davon dann geleakt irgendwann mal, so eine halbfertige. Ne? Ja, ich darf da keine Namen nennen, aber mir hat auch mal jemand beim Hersteller erzählt, dass er das mal gespielt hat und so, das eigentlich gar nicht so schlecht war für Game Boy Color-Verhältnisse. Ach, warum auch immer das dann leider nicht zustande gekommen ist. Welches war auf Game Boy rausgekommen? Resident Evil Gaiden mit dann Barry auf dem Schiff und den Zombies. Schiff, ja, und später gab es ja ein 1er-Remake für den DS dann. Ja, Deadly Silence, ne? Ja. DS, ja, die waren wie in der Hardware. Der Name, das ist ja fantastisch. Aber da können wir auch ganz gut die Überleitung dann machen. Ein Gerät, was im Vorfeld fast schon ein wenig belächelt wurde, weil ich weiß, so nachdem der Game Boy Advance so langsam am Abschwingen war, dass so die neuen Geräte dann da rankommen sollen. Sony war natürlich sehr, sehr erfolgreich gewesen mit der PS1, mit der PS2 und hatten da angekündigt, dass sie auch in Bälde in den nächsten Jahren ein Handheld rausbringen wollen. Und ich dachte zumindest damals, Alter, das wird alles beenden. Ja, jetzt, ne? Das stimmt. Die PlayStation Portable wird rauskommen und dann wirst du PlayStation 2 mindestens so Technik für unterwegs haben und das sieht alles so fantastisch aus und so weiter. Und Nintendo hat parallel erstmal dann angekündigt, ja, wir haben da so eine neue Idee, ja, wir machen jetzt den Nintendo DS, das ist so aufklappbar und hat zwei Screens und hat so Touchscreen und so weiter und ich dachte im ersten Moment, seid ihr bedeppert oder was? Ne? Ich kann das jetzt auch nicht mal nachvollziehen, aber mir ging es genauso. Ich habe bei der PSP gedacht, Hammer. Das wird der härteste Shit. Das Ding sieht geil aus, hat ein großes Display, es hat ein UMD-Laufwerk, oh, wie super. Was auch schwachsinnig ist für ein Handheld, aber ich finde es trotzdem faszinierend. Es hat alles, es hat einen geilen Analogstick, es ist schwarz glänzend, coolen Schriftzug hinten drauf, besser geht's gar nicht. Und dann kommt Nintendo um die Ecke mit einem Double-Screen-Handheld. Der war auch noch hässlich. Ich habe echt gedacht, so, das ist jetzt wirklich Nintendos letzter Flop. Aber wie immer liege ich komplett falsch bei Nintendo-Produkten. Es ist sehr, sehr strange gewesen, weil du wirst wenige Leute finden, die im Vorfeld eben dann wirklich richtig geraten haben, wie das mit den Handhelds dann so ablaufen wird. Und über die PSP werden wir noch quatschen. Ich bin auch selbst großer Fan der PSP, aber du kannst, so wie das für dich, Fabian, vielleicht gewesen ist, dass der Game Boy Advance dein Lieblings-Handheld ist, ich glaube, ich hatte mit weniger Handhelds so viel Spaß wie mit dem Nintendo DS insgesamt, was einfach die Breite an Titeln angeht und irgendwann ist auch alles Mögliche dann dafür rausgekommen. Am Launch-Line-Up selber konnte man es vielleicht nicht so direkt absehen. Es war beeindruckend, sowas wie Super Mario 64 DS, dann darauf zu sehen, das erste Mal Mario 64 für unterwegs mit ein bisschen schlechterer. Das ließ sich aber nicht so schön steuern. Gar nicht, das war überhaupt nicht für das Spiel geeignet, für das System geeignet. Was auch schnell fallen gelassen wurde, dieser Daumen-Stick oder so weiter, dass man auf dem Daumen dann so ein kleines Stück Plastik sich dann umschnallt und dann auf dem Bildschirm zeigt. Ja. Das war richtig kacke. Genau. Es war kein Daumen-Stick, sondern die Schlaufe, das hatte so ein DS, hatte so ein Plastik-Nupsi. Ja, und du konntest die Schlaufe dann um den Daumen binden, damit du quasi den Stick auf dem Touchscreen simulierst. Stimmt, das ist ja auch noch so ein Ding. Das Ding hatte ja keinen Analog-Stick und die PSP schon. Und da dachte ich auch, toll, Nintendo, jetzt wieder schön verrafft. Leute, wie klug ist das? Wieso baut ihr nicht einfach einen Stick dort ein? Sie sind immer eine schlaue Sache hinten dran, habe ich manchmal so das Gefühl. Warum beim 3DS nicht auch noch einen zweiten Stick eingebaut, was damals alle bemängelt hatten? Ja, oder so wie, wenn man beim Game Boy Advance noch was bemängelt wird, wieso nur B und A und nicht X und Y? Ja, genau. Dann noch dazu. Wir haben das schon seit so vielen Jahren. Oder warum nicht gleich die erste Iteration des GBA mit Licht rausgebracht? Nein, erstmal eine ohne. Wir können noch genug verkaufen. Genau. Dann davon. Hier wird genug Leute geben, die schlecht haben. Vielleicht hatten die das auch erst im Laden dann gemerkt, so als sie sich selber die Geräte mal anguckt haben, dann so, wie, ist da gar keine Beleuchtung? Hast du keine Beleuchtung eingebaut? Und ich habe gedacht, du machst das. Ja, echt, ey. Und dann stand das Ding schon im Laden. Also das kann ich mir auch nicht vor. Aber um nochmal kurz, ich möchte nochmal auf den DS zurückkommen und auf diese sehr große Skepsis. Ich erinnere mich noch daran, als Trant und ich haben damals noch bei Cypress, bei so einem Videospielverlag gearbeitet und dann hatten wir von Nintendo so ein Gerät geschickt bekommen und ich war so der Nintendo-Fanboy und alle haben voll das Gerät belächelt. Ich stand da und es war wirklich so dieses sackenhässliche Ding mit diesem 80er-Jahre schlechten Design und da war nur dieses Mario dabei und ich dachte mir so, fuck mal, das ist echt nicht geil. Und alle so, ja, hier PSP, das ist allerbeste und so. Und ich konnte nichts dagegen sagen, weil am Anfang war es auch nicht geil. Ich meine, es gab halt Mario und dann gab es schon wieder ein Rayman-Spiel für den DS auch am Anfang. Das war, glaube ich, ein Port von Rayman 2, was, glaube ich, ungefähr auch auf jedes Handheld in den letzten 20 Jahren mal geportet wurde. Und dann Sachen wie Polarium oder Mr. Driller, Zookeeper. Kennst du noch, wie heißt das? Project Rub von Sega? Project Rub, das war auch so ein Minispielsammlung dann gewesen ist. Wo ich auch sagen muss, wo sehr viel, das war ja natürlich damals der Touchscreen ein Gimmick, dass du ein Handheld mit dem Touchscreen dann hast und sehr, sehr viele Sachen, wahrscheinlich war es von Nintendo auch so diktiert, ihr müsst irgendwas mit dem Touchscreen machen, ihr müsst es irgendwie dort einbinden, ob es Minispiele bei Mario ist oder diese Analogsteuerung oder dann eben solche Sammlungen, wie von Sega gewesen ist. Metroid Prime Hunters fand ich persönlich relativ merkwürdig, ein Ego-Shooter in Metroid. Das Spiel an sich war nicht so gut, aber die Steuerung hat gut funktioniert, überraschenderweise. Da gab es diese Demo, die war am Anfang auch zum Launch gleich verfügbar, diese Hand. Genau, da als Modul noch eine Demo, die du dann vorab haben konntest, zum Beispiel Project Rub, The Herbs, Sims in the City. Das war so ein stylischer Sims-Ableger. Was noch ganz gut war, war WarioWare Touched. Ja, es war nicht ganz so gut wie das allererste WarioWare auf dem Game Boy Advance und ich weiß gar nicht, ob es in Europa rausgekommen ist, das mit dem Quecksilber drin, das WarioWare, das gekippte, wie es nochmal. Das gab Twisted, das habe ich Twisted zu Hause, das gibt es aber nur als US-Version und ich glaube Japan, weil irgendwie konnten sie das in Europa hier nicht rausbringen. Ja genau, das lag daran, das war ein Spiel, was so im Modul gleich einen Kippsensor eingebaut hat oder besser gesagt, dann so wie man später dann das, die Tilt-Funktion beim Handy oder sowas haben kann. Das wurde damals bei dem Game Boy Advance Modul durch irgendeine Quecksilbereinlage dann gemacht und das durfte hier nicht so produziert verkauft werden. Ja, das ist genauso wie so ein anderes Spiel. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Ich denke die ganze Zeit, es hieß Blast Dozer für GBA oder so. Es war auch so ein ganz spätes Spiel, aber so hieß das, glaube ich, nicht. Drill Dozer? Drill Dozer, oh, das kann das sein. Das konnten sie auch Namco, nicht rausbringen, ne? Weil das hatte auch so einen komischen Sensor dran. Der so ein Rumble-Sensor war da dran. Irgendwie, weiß ich nicht. Ja, später ist es eh dann, also was so spezielle angepasste Module angeht. Ich weiß, den Rumble hatte beispielsweise das Pokémon Pinball auf dem Game Boy Color gehabt. Und super Spiel übrigens. Sag auch immer noch, mein Lieblings-Pokémon-Game ist dann der Nachfolger Pokémon Pinball GBA. Das ist mein Lieblings-Pokémon-Spiel, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist lustig, dass du gerade das Pokémon-Pinball mit dem Rumble auf dem GBA erwähnst, weil später gab es Metroid-Pinball für den DS und das hat das Rumble-Modul unterstützt, was unten in den GBA-Slot des DS kam. So eins habe ich, glaube ich, sogar auch noch daheim, so ein Rumble-Modul. Ich weiß nicht, ob ich das Metroid-Pinball noch habe. Das war der Sinn und Zweck, in den ersten zwei Modellen des Nintendo DS gab es noch den GBA-Slot unten, dass du GBA-Spiele darauf spielen kannst, auf einem der Bildschirme und du konntest das. Ich weiß nicht, ob es dann sonst Anwendungen dafür gab, außer dass du dieses spezielle Rumble-Pack hast, dass dein DS dann wackelt, wenn du dann entsprechend... Für Raubkopierer gab es da noch Anwendungen. Für Raubkopierer dann entsprechend dann die Ideen dort gemacht. Ja, alleine das Launch-Setup war jetzt so, war okay, aber dann ist irgendwann die Welle so richtig ins Rollen gegangen. Ich weiß, ich habe mir nicht direkt sofort einen Nintendo DS gekauft, sondern meine kleine Schwester hat sich damals ein DS zum Geburtstag gewünscht mit Nintendox. Ja? Und das war so eine von den tatsächlich nicht für mich zwar, oder ich glaube auch nicht für uns hier im Raum, aber auch eine der Killer-Applikationen gewesen, weil das hat Ernsthaft? Millionen, ja, das hat so mindestens, ich Ach, weiß nicht. Du hast gesagt, nicht für uns hier nicht im Raum. Nicht für uns, ja, okay, genau. Oder warst du ein großer Nintendox-Fan? Nee, ich dachte gerade, du wärst einer gewesen. Aber nein, also meine kleine Schwester hat sich den geholt und hat sich ein rosa DS dann gewünscht, ja, in der kackhässlichen alten Variante eben, mit den schlechten Bildschirmen und sehr klobig und so klapprig gebaut und ich habe mir aber dann gesagt, okay, sie leitet mir dann aus und ich kaufe mir dann selber Spiele dafür, habe zum Beispiel das Castlevania Dawn of Sorrow dann darauf gespielt, aber natürlich dann mit diesem rosa DS und dann bin ich in der Bahn damit beispielsweise zur Uni gefahren und habe auf dem rosa DS dann gespielt in der Bahn, da muss man sich auch relativ... Ja, Gregor. Man darf sich in der Öffentlichkeit da nicht schämen. Keine Scham. Dann deswegen. Du musst aber auch irgendwie Castlevania spielen. Trotz beschissener, du musst Runen auf dem Touchscreen zeichnen, sonst kannst du den Endgegner nicht besiegen. Zwischendurch dran gewesen. Irgendwann ist es richtig abgegangen mit dem Nintendo DS und dann sind eben mehr und mehr Spiele dann rausgekommen dafür, wie wir es bei der PSP dann erwähnen werden, wo es dann eher in die andere Richtung dann gegangen ist. Ich habe mir irgendwann dann den Nintendo DS Lite geholt und der ist das Gerät, was meiner Meinung nach der erste DS hätte sein sollen. Ich fand den toll. DS Lite sehr, sehr wie gut. Wie immer. Der war super verbaut. Ich hatte so diesen, es gab einen weißen und einen schwarzen, oder? Ja, ich hatte schon. Den in weiß. Der war sehr solide verbaut. Die Bildschirme waren besser gewesen. Die waren Welten besser. Der Akku hat gut gehalten. Es hat sich sehr wertig angefühlt und so weiter. Und speziell, da ich dann so Serien entdeckt habe wie Phoenix Wright oder die Professor Laytons und so weiter, sehr viele Grafik-Adventures, die dafür rausgekommen sind. Eine Unmenge an Rollenspielumsetzungen, die Dragon Quests, die dafür gekommen sind. Auch Sachen, die jetzt nicht so gut wie auf dem GBA funktioniert haben. Golden Sun gab es dafür noch mal eins, aber da findest du, nachdem da die Fahrt mal richtig aufgenommen hat, so viel gutes Zeug dafür und speziell durch die bessere Hardware des DS Lite, glaube ich, ist es dann explodiert, was den Nintendo DS angeht. Also wir haben auch sehr viel damals hier als Game One dann angefangen hat, wo dann der DS richtig gekickstartet wurde, noch mit dieser klobigen Capture-Station dann aufnehmen müssen, über Umwege angeschlossen, dass du das Bild halbwegs dann daran bekommst. Aber ich habe viel Zeit dann auch unterwegs mit meinen Fahrten zur Arbeit hin und zurück dann mit den Phoenix Wrights und dem DS Lite dann verbracht. Ich habe einmal, das war sehr lustig, da waren, glaube du, Trant und die anderen waren dann unten in Leipzig für die Games Convention damals gewesen. Ich habe damals hier mit Uke und noch einem der Kollegen damals hier das Homeoffice gemacht. Und ich weiß, so eines Morgens, irgendwie so Sonntagmorgen, müssen wir früh, damit wir eure Tapes dann dort bekommen. Und ich sitze da so in der Bahn und ich spiele und ich achte nicht drauf. Und auf einmal gucke ich mich um, niemand ist mehr da und ich stehe auf dem Gleis. Ja. Und ich hatte verpasst, dass ich dann einfach, ich war so früh, Sonntag früh, scheiße, jetzt noch zur Arbeit und so weiter, nicht drauf geachtet. Ich war bei einer Aussetzfahrt auf einmal dann drin gewesen und ich musste dann so den Notruf dann holen, bis sie dann zurückgefahren sind. War so sehr vertieft dann dort darin gewesen. Nintendo DS gab es natürlich auch etliche andere Modelle später dran. Ich habe heutzutage ein Nintendo DSi XL bei mir daheim. Ne? Von den vier Modellen, die dafür gekommen sind, der alte Nintendo DS, nicht so dolle, schlechte Bildschirme. Der DS Lite, kleiner, schneller, besser, hat gut funktioniert. Der Nintendo DSi, was hat er hauptsächlich nochmal gebracht? Die zwei Kameras? Ja, der war so ein bisschen so eine halbherzige Verbesserung. Der sah doch auch fast genauso aus wie der DS Lite. Ja, so viel. Der hat keinen GBA-Schacht mehr gehabt. Er hat den GBA-Schacht, genau, der wurde wegrationalisiert und irre ich mich da oder gab es da das erste Mal den Nintendo DS Store, dass du mit dem Nintendo DSi, weil beim DS Lite, da konntest du eben noch nicht dann online damit gehen und Spiele kaufen, weil kein Speicher da vorhanden war. Wir hatten noch relativ früh ein Gerät von Nintendo mal bekommen, was ich hier im nächsten Mal gezeigt hatte und für mich war das jetzt noch nicht so viel Zeug Neues dabei, dass ich dann hätte wechseln wollen vom DS Lite, aber als der DSi XL dann gekommen ist, da bin ich auch sehr zufrieden. Das ist auch aktuell so eins meiner Lieblings-Handhelds. Die Bildschirme wesentlich größer als beim Nintendo DS, dafür aber immer noch gestochen scharf. Wer der XL? Ja. Den habe ich auch. Der sieht ein bisschen aus wie für Rentner gebaut. Der ist auch in Japan. Gab es den nicht auch in Braun? Ja. Genau, in so dunkel, also genau, da wurde er auch in die Richtung dann ein bisschen beworben für ältere Leute, die dann eben nicht so gute Augen mehr haben, ne, dass sie dann besser sehen können, ihre Kawashimas und ihre Sudoku-Spiele dann da drauf, aber auch allgemein haben Spiele gut darauf ausgesehen, weil es gute Bildschirme sind. Es ist schon noch so, dass DS-Spiele sind da drauf noch einen Tick größer als auf dem 3DS XL, oder? Um einiges noch sogar, um einiges größer. Du hast ja auch, der DS hatte ja nicht diese, unten die rechteckige Bildschirmform und oben die Widescreen, so wie der 3DS das hatte mit sehr unterschiedlichen Bildschirmen, sondern beide waren gleich groß. Das nervt mich dann immer. Ich spiele auch sehr ungern auf dem 3DS dann DS-Spiele, weil dann der schwarze Trauerrand noch da ist oder du musst diese 1:1 Mapping machen, hast du, damit das Bild scharf ist und nicht unscharf, hast du auf einmal überall schwarzen Trauerrand. Aber drumherum. Ganz, also ich finde es so schlimm, man kann schon DS-Spiele auch auf dem 3DS XL spielen, aber ein DSi XL ist dafür schon cooler und den gibt es ab und an jetzt echt billig zu kaufen. Ich habe den neulich mal, gab es den bei Saturn für 79€. Das kann man auf jeden Fall heutzutage, wenn man nicht unbedingt jetzt die 3DS-Spiele braucht oder auch auf den 2DS keinen Bock hat, obwohl da die DS-Spiele tatsächlich noch für mich gefühlt ein bisschen besser aussehen durch die kleineren Schirme, weil da weniger Pixel aufgeblasen werden. Die nativen Schirme des XL sind auf jeden Fall zu empfehlen. In Japan hieß er LL, warum auch immer. War es schon dann, nee, beim DSi war es noch kein Region-Encoding oder sowas, ne? Da gab es einzelne Sachen. Es gibt eine Handvoll Spiele, die Region-Encoding hatten auf dem DSi. Das hat so mit Download-Geschichten wahrscheinlich dann damit schon zu tun. Ja, das war so auch, wo Nintendo, nachdem sie eigentlich durch den Game Boy und die ganzen anderen Handhelds so festgelegt haben, Handhelds sind region-free. Du bist ja bestimmt mal mit deinem Game Boy unterwegs in der Weltgeschichte und möchtest aus dem Flughafen in Thailand dieses Spiel kaufen, dass es auch mit deiner Hardware funktioniert. Das hat dann mit dem Ende des Nintendo DS und dann beim 3DS, der gar nicht mehr region-free ist, dann angefangen. Ich verstehe es bis heute nicht, was das soll. Was diese Einschränkung soll, wem da offiziell da etwas bringen, da kann vor allem in Sachen der Globalisierung, wo jeder von überall bestellen kann heutzutage, dass es da mittlerweile ein Region-Encoding gibt. Aber der Nintendo DS ist eine tolle Konsole und eine der besten, die Nintendo insgesamt je herausgebracht hat, vom Spiele-Line-Up und von der Spielbarkeit ab her, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ne? Nee, ich nachdem auch nicht. Es dann ich auch so das, hat, das ging ja auch ein paar Monate, es war so ein Battle, glaube ich, zwischen DS und PSP und irgendwann fing das an, dass dann immer so die Verkaufszahlen kamen und dann war es so, dass der DS auf einmal jede Woche dann besser war und so und dann ist genau das passiert, was niemand gedacht hätte, dass die PSP halt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, außer in bestimmten Märkten. Und das Komische ist, es gab eigentlich gar keinen Grund dafür, weil für die PSP gab es auch viele super Spiele, also auch zum Start schon. Wir haben heute vielleicht immer ein bisschen so dieses verzerrte Bild, dass die PSP gefloppt ist verglichen mit dem Nintendo DS, aber die PSP selbst war auch insgesamt sehr, sehr, sehr erfolgreich, das sprechen wir gleich nochmal drüber, auch so 60, 70 Millionen Geräte dann dort verkauft, aber insgesamt, was so das diese Verkaufsrekorde, die der DS immer wieder aufgestellt hat, nachdem eben sowas wie Nintendogs gekommen ist, was eine neue Käuferschicht erschlossen hat, solche Sachen wie New Super Mario Brothers zum Beispiel, was dann das erste Mal diese Rückkehr in diese Art Neuinterpretation von Mario bedeutet, das ist eins der meistverkauften Spiele ever, irgendwie so an 20 plus Millionen gewesen, das Mario Kart dafür ist ohne Ende abgesetzt worden, ne? Das ist vielleicht aber auch die Krux dann, wie bei vielen Handhelds, dass da die Third Parties ein bisschen hinten anstehen, aber Nintendo Software verkauft sich ever evergreen-mäßig viel Blöde also dafür und das hat auch die Abverkäufe angetrieben. Ich finde auch mit dem DS hat Nintendo schon vor der Wii das geschafft, dass sie den Casual-Markt erschlossen haben. Das war nicht die Wii, die eigentlich auch Mutter, Papa und Oma abgegriffen hat, sondern es war schon der DS, einfach durch die durch den Touchscreen. Kawashima, ne? Ja, genau, zum Beispiel. Und Sudoku ist da auch richtig populär geworden. Da gab es ja auch, glaube ich, ein, zwei Spiele und sowas wie Picross hast du doch immer gern gespielt. Oh, das gab's ja, das war toll. Ja, was perfekt für den Touchscreen geeignet genau, ist. Genau, also Beispiel, diese Touchscreen-Steuerung war, glaube ich, das, was die Hemmschwelle bei vielen Casual-Leuten gesenkt hat. Und die haben das gerafft, die haben es gesehen. Ich kann damit draufdrücken, okay, ich probiere es mal aus. Und ich glaube, das haben auch viele Nicht-Kinder gekauft oder Nicht-Jugendliche. Sowas hilft auch vor allem, wenn du das jetzt den Wii-Vergleich dort anstellst. Die Wii wurde natürlich auch sehr, sehr viel gekauft, weil es gerade das Spielzeug des Monats sozusagen war. Ne? Jeder wollte mal bowlen mit Wii Sports und so weiter. Aber so eine Wii ist dann auch schnell mal abgebaut und im Schrank, nachdem du das x-te Mal dann hier Wii Fit ausprobiert hast, das Ding dir wieder gesagt hast, dass du viel zu fett bist und dann möchte ich mich nicht mehr abkanzeln lassen von dem Teil. Aber so ein DS, den kannst du auch in der Tasche immer wieder mal drin haben. Ne? Fühlt sich davon auch nicht so sehr beschwert. Und wenn ich heute noch die Layton-Werbespots sehe, ne? Wo sie richtige Schauspieler und so weiter da haben, nicht immer das typische, ich weiß, Nintendo hat uns mal so ein Werbevideo geschickt, wo wir mal Footage haben wollten. Hier, wir haben doch gerade hier dieses Material und da gab es tatsächlich so hauptsächlich barfüßige Schwangere, die das Gerät gespielt haben und genau dieser Markt wurde zusätzlich dann erschlossen und das ist es, was dann wirklich die Tür und Tor geöffnet hat, dass es dann so richtig abgeht. Der DS kam raus 11. März 2005, dann in Europa, genau, und die PSP selbst hat ein klein wenig länger gekocht, ne? Also der DS auch nicht so super gestartet, wie wir gerade erwähnt haben, und im 1. September 2005 war es soweit. Ein recht umfangreiches Line-Up gewesen, das bis dato größte, was in Handheld anging. Sachen wie Ape Academy, das hat wohl, war das sowas wie das Ape Escape? Oder ja, mit den gleichen Figuren? Gehörte zur gleichen Serie, aber es war, glaube ich, vom Spielprinzip her ein bisschen anders. Ich weiß aber auch nicht genau, wie. Ich glaube, ich weiß auch nicht, aber ich tippe auf Minispielsammlung. Ich tippe auch dann darauf. Archer McLean's Mercury, kann ich mich erinnern, das war so ein Puzzle-Game. Archer McLean hatte Drop Zone früher gemacht. Das war, glaube ich, damals auch so ein Spiel, was benutzt wurde, um die grafischen Fähigkeiten der PSP zu demonstrieren, weil doch da so Quecksilbertropfen zusammen verflossen sind. Stimmt, genau, wurde so dann, also so grafisch ist auf jeden Fall jede Menge Zeug gewesen, was abgegangen ist. Es gab einen Colin McRae dafür, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Mein erstes PSP-Spiel war Darkstalkers Chronicle, The Chaos Tower. Das war eine Umsetzung der Darkstalkers-Spiele von der PS1. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es dann Teil 1 und Teil 2 zusammen waren auf einer Disc. Aber das fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Dann Dynasty Warriors hat dort angefangen direkt zum Start. Everybody's Golf, Formel 1 Grand Prix, Lumines, Lumines war auch geil. Von Q Entertainment, die Leute, die dann Res war doch, die das gemacht haben, ne? Oder ich verwechsel die wahrscheinlich mit dem anderen Q, es gibt ja zwei, ne? Ich weiß es leider nicht. Irgendwie sowas, aber auf jeden Fall ein tolles Puzzlespiel damals gewesen, Medieval Resurrection, Jump'n'Run-Style, Metal Gear Acid, ein Metal Gear, ein Puzzle-Karten, nein, nicht Puzzle, aber ein kartenbasiertes Game, was aber trotzdem ein Metal Gear dort war. Sehr geil, Ridge Racer dann dafür gewesen mit 60 Frames für unterwegs. War super gut. Need for Speeds, NBAs, Midnight Clubs, Spider-Man 2, Toka Racing, Tony Hawk's, Wipeout Pure, ein Wipeout direkt auch wieder zum Start. Virtua Tennis World Tour, Untold Legends, Brotherhood of the Blade. Das war nicht schlecht eigentlich. Das war cool, ja. Auch ein Launch-Titel, zumindest ein Verwandter von der PS3, da gab es ja auch ein Untold Legends, so wie diese Baldur's Gate Dark Alliance waren. Das war aber nicht so gut auf der PS3, es war auch ein relativ früher Titel, glaube ich, für PS3, das war aber kacke. Aber Untold Legends war für die PSP ein schöner Dungeon-Crawler von, also so top. Da gab es tatsächlich einige von, aber es ist an sich ein sehr buntes Line-Up. Da fehlt noch eins. World Championship habe ich hier, Toka. Okay. Oder was fällt dir noch ein? Stimmt, Fired Up, das war das, was ich eben vermisst habe, das habe ich überhört. Das war auch so eine Exklusiventwicklung für die PSP, aber nichts Besonderes. Ich glaube, das war so ein Car-Battle-Game. Ja, das war so das Unit 13 der PSP. Genau. Aber eins habe ich noch vergessen, das hatte ich leider nie gespielt, ihr kennt es auch noch, mit diesem blöden Cop, der von Auto zu Auto das springen ist aber kann. Viel später Pursuit gekommen. Cop. Pursuit Force, das war's. Ja, das kam aber sehr spät. Okay, ja, das habe ich irgendwann mal als PS Plus-Titel, glaube ich, als einer der ersten damals bekommen. Das war gab's das auch als Entschädigungsspiel nach dem PS genau, nachdem PSN gehackt wurde vor 2-3 Jährchen, wo du 2-3 Monate nicht mehr online gehen konntest mit der PS3, gab es dann diese For-Free-Entschädigungsspiele, so Infamous und das war doch erst letztes Jahr, oder? Nein, das war 2011 oder so. 12? Ne, 11 müsste es gewesen sein, tatsächlich. Dann ist es 3 Jahre her. Ja. Na, das ist... Gerade wir sind zu alt, es ist schon so lange her. Ja, aber wisst ihr, wo ich jetzt die Liste durchgehe? Ich glaube, jetzt fällt mir auch schon wieder ein, was der Grund war, warum die PSP auf Dauer nicht so gut Gesundheit. Das war der Grund. Nicht so gut funktioniert wie der DS, weil ich glaube, die Leute wollten einfach gerne individuelle, coole, kleine, lustige Spiele, die sie nicht schon kannten. Und Sony hat ein bisschen darauf gesetzt, dass die Leute schon zufrieden sind, wenn wir ihnen einfach Spiele geben, die genauso sind wie auf der PS2 oder 3. Ich kann es ihnen nicht mehr zum Vorwurf machen, weil genau das hatte ich mir zu dem Zeitpunkt auch. Am Anfang habe ich auch gedacht, ey geil, du hast hier NBA Street oder Need for Speed Underground. Aber irgendwann hat es sich abgenutzt und du hast auch gemerkt, es sind Spiele, die nicht unbedingt dann auch so gut funktionieren auf dem Handheld. Und du wolltest halt was Neues, Frisches, vielleicht auch mal, was du mal 5 Minuten zwischendurch spielen kannst. Und viele dieser 1-zu-1-Umsetzungen boten sich auch nicht unbedingt an für ein Handheld. Mhm. Und ich glaube, es hatten auch durchaus Spiele am Anfang ich glaube auch bei Untold Legends war das ein Problem, die hatten auch mit Ladezeiten zu kämpfen und so. Ja. Das war nicht so wie mit einem Modul spielen, sondern so ein UMD hat halt auch Ladezeiten mitgebracht. Hat die Ladezeit mitgebracht, hat die Batterieleistung auch um einiges nach unten gepackt gegenüber dem DS. Genau. Also da war schon nach ein paar Stunden der Akku leer. Du konntest einen dicken Akku kaufen, der hat aber auch das Gerät dicker gemacht und du brauchst eine neue Batterieklappe dann hinten dazu. Das erste PSP-Modell war auch noch ein bisschen gewichtiger dann dort gewesen mit einer anderen Art von Schacht. Andere Art von Bildschirm. Ich hatte meine gebraucht gekauft von einem Kollegen, aber da war ein Pixelfehler dabei, wo etliche Modelle dann oft mal mit Pixelfehlern zu kämpfen hatten. Da bin ich zum Glück da nicht so empfindlich gewesen. Ja, das hat sich tatsächlich alles erst so nach und nach herausgestellt. Es gibt sehr, sehr viele PSP-Titel, die ich sehr gern gespielt habe, weil es dann auch de facto die Rollenspielkonsole dann geworden ist, neben den DS. Diverse Umsetzungen habe ich von PS1-Titeln, sowas wie Final Fantasy Tactics in der neuen Version dafür rausgekommen, Tactics Ogre. Es gab neue Varianten oder Breath of Fire ist dafür gekommen, Tales of Eternia, wie die Sachen dann alle heißen. Die Ys-Spiele wurden darauf umgesetzt, Legend of Heroes, also rollenspielmäßig ist es ein fantastisches Gerät später gewesen, aber Monster Hunter, Jeanne d'Arc, auch ein sehr von Level 5, ein Strategie-RPG, was rausgekommen ist. Also das sind Sachen, die sich dann da später gefestigt haben, aber es gab eben nicht wirklich diese Mischung. Du hattest ab und zu mal sowas wie Patapon zum Beispiel, ne? Was eigentlich dann so hauptsächlich dann die Titel hätten sein sollen, die dann den Abverkauf getrieben haben. Aber mit dem ersten Modell, mit den langen Ladezeiten, die später dann ein bisschen verbessert wurden dann so halbherzig dann so, was PSP Go war eigentlich ein interessantes Gerät. Habe ich mir damals gekauft, als es neu war. Und es war echt teuer eigentlich, als es rauskam, weil die PSP da auch schon eher so am Ableben war. Und ich glaube, die waren da, das Konzept, damals haben wir alle den Kopf geschüttelt, die waren da ein bisschen früh einfach dran mit so einem reinen Download-Gerät. Ja. Ansonsten finde ich die Idee eigentlich cool nach wie vor. Also bei der Vita, ey, wäre es mir auch wurscht, die blöden Module können sich auch sonst wo hinstecken. Das stimmt. Die würde ich jetzt auch als reines Download-Gerät nehmen. Nein, also ich glaube nicht, dass sie zu früh dran waren. Sie haben einfach, also da war ja schon der iOS- und Android-Markt, glaube ich, im Aufkeimen, beziehungsweise schon im Rennen, oder? Und wann kamen die Go raus? Ich glaube schon, dass es schon aktuell war, dass man sich Spiele nur runterlädt. Allerdings lädst du die Spiele nicht für ein 20 runter oder für 30 oder gar 50 Euro. Das war eben das Preisgefüge, was damals noch komplett verschoben war. Wenn ich nur digitale Spiele kaufen will und eigentlich diese Wertigkeit, die man im Kopf hat, das, was du als Verpackung, als Modul und so weiter bekommst, sind eigentlich nur ein Bruchteil der Kosten, was das dann kostet. Und es ist eigentlich normal, dass die Download-Fassung vielleicht 1 Euro weniger eigentlich nur kosten sollte, als die du bekommst. Aber es fühlt sich für mich total falsch an, 40 Euro für ein Download-Spiel anzugeben und ohne eine Packung in der Hand zu haben. Ich lese hier gerade bei Kollegen, nenne ich es jetzt mal, die 2009 kam das Gerät raus, die PSP Go. Der Artikel fängt an mit, für den erfolgsverwöhnten Konzern Sony war die PSP ein Flop. Die neue PSP Go soll nun richtig Kasse machen, aber hat sie das Zeug dazu? Wie kamen die denn drauf, dass die PSP ein Flop war? Es ist wahrscheinlich wirklich dieses verschobene Bild ein wenig. Also was die PSP speziell in Japan nochmal richtig gerettet hat, dort ist sie ja trotz des Riesenerfolgs des DS richtig abgegangen, war Monster Hunter. Mhm. Weil es da wirklich war, wo Monster Hunter richtig vom Leder gezogen hat. Also irgendwann, genau, da fing das, glaube ich, so richtig an. Und in Japan ist sie da so richtig durch die Decke gegangen. Es gab die Spezialedition von der PSP, die du dann kaufen konntest, Monster Hunter Editions in Japan. Mhm. Haben die PSP Monster Hunters dann die Charts jahrelang quasi angeführt, ja. Ne, haben dann wirklich den Markt richtig hochgetrieben. Und dass du insgesamt dann Geräte wirklich im 60, 70 Millionen Bereich dann hast, das ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal, was aber dann eben so gegenüber der Software natürlich nicht so wirklich funktioniert. Die wurde ja relativ früh gehackt, die PSP, dass du auf dem USB-Stick oder auf dem Sony Memory-Stick dann deine ISOs oder sowas dann draufziehen kannst. Und irgendwann ist der Spielemarkt dann zusammengebrochen, sehr früh. Irgendwann, ich glaube sogar 2007 müsste es wahrscheinlich schon so gewesen sein, so 2006, 2007, so ein, zwei Jährchen dann. Das habe ich ja tatsächlich auch mal gemacht. Ja klar, das hat jeder gemacht, weil es einfach auch angenehm war. Ja, ich habe meine Sachen sehr gern ausgelesen auf dem Memory-Stick gehabt, weil die Ladezeiten, die du erwähnt hast, Fall, ne? Ja. Sowas wie Ease, The Ark of Napishtim, was es als PS2 und Vita und PSP-Version gegeben hat, das ist unerträglich von UMD. Das kannst du nicht spielen. Ne? Da dauert eine Ladezeit 30 Sekunden, bis es reingeht. Auf UMD, auf dem Memory-Stick wird es einigermaßen erträglich und ich habe sie einfach gerne ausgelesen, damit ich diese scheiß Discs nicht überall mitnehmen muss, die auch noch trotz ihres Cases und so weiter fast du aus Versehen nicht so richtig an und einfach machst du Fingerabdrücke und so drauf. Recht fragil so von der ganzen Art her. Ja, und das Laufwerk hatte ich das Gefühl, es leiert dann irgendwann aus und alles. Es war schon sehr sinnig, dass man das dann da drauf machen kann, nur die meisten Leute haben natürlich gar nicht erst die Spiele gekauft, sondern einfach, oh, es geht, ich kaufe mir das Gerät und ab jetzt Free Games Forever. Ja. Ich habe das nur bei Monster Hunter Freedom Unite so gemacht, weil da gab es in Deutschland noch nicht, war aber in Japan frisch draußen und da habe ich es mir dann, muss ich zugeben, auch mal illegal geholt. Und da hat die Fan-Community dann halt immer Patches nachgeschoben und das Spiel ist Stück cool. für Stück übersetzt. Da musste ich mir immer neue Patches holen und dann wurde mal ein bisschen mehr übersetzt. Das war noch alles sehr, sehr hickelig. Und irgendwann kam es dann für den EU-Markt raus und ich musste mir so einen komischen Hex-Editor besorgen. Damit dann safe geht? Genau, um den Safe dann zu konvertieren für die EU-Version. Also das war ein Gefrickel, aber ich kam mir vor wie ein Hacker, ey. Das hat auch funktioniert alles. Das ist ja ein richtiger Hacksor dann gewesen. Da wollen wir natürlich nicht unterschlagen, dass der DS ebenso natürlich von der Raubkopiererei dann befallen war. Mhm. Da gab es ja dann zum ersten Mal diese R4 und Ace-Card und wie sie alle heißen, diese Module, wo du eine SD-Karte dann reinpackst und die Sachen entweder auslesen kannst oder die ROMs dann draufspielen kannst, was sehr nützlich ist, damit du dann auch nicht so eine große Sammlung da drauf tun kannst, aber auch für viele Leute einfach dann, dass sie den Investitionspreis des Geräts haben plus dieser Karte dazu und ob dann sind es auch Free Games. Ich kenne diverse Leute hier, da ich ja auch noch in einem Internetcafé lange Zeit gearbeitet habe, auch viele dort mit DS-Leuten ausgestattet gewesen. Viele von denen hatten nicht ein einziges richtiges Modul jemals gekauft, sondern sich nur diese Karte gekauft und untereinander dann die ROMs entsprechend ausgetauscht. Also es war auch sehr weit verbreitet, was den DS anging. Aber insgesamt hat es wohl den Verkaufszahlen und dem Image weniger geschadet auf dem DS, weil einfach trotzdem so viel verkauft wurde, weil die Kids weniger kopiert haben und mehr sich haben kaufen lassen, die Nintendogs und die Mario-Sachen und so weiter, als bei der PSP, die auf technisch versierte Leute abgezielt hat, die natürlich dann am ehesten dann gucken, ich bin schlau, ich weiß, wie man das da drauf zieht. Ja, ich brauche nur das GTA Liberty City Stories und dann Stack Overflow und auf einmal kommt dann die Firmware drauf und das geht schon. Na, das kannst du keinem normalen zumuten, ohne dass er dann irgendwie hingeht und das da macht. Schade insgesamt, dass die PSP nicht so wirklich hängen geblieben ist, wie der DS es gemacht hat, aber trotzdem sehr erfolgreich gewesen und ich habe immer noch eine in der Hinterhand, obwohl ich eine Vita habe, weil ich noch diverse OMDs habe, habe ich mir auch eine behalten. Ich habe auch eine 2000er, habe ich. Ich habe mittlerweile auch so viele Download-Spiele für die PSP gekauft, weil die mittlerweile ja immer wieder mal beim PSN rausgehauen werden. Da mal für einen Euro, da mal irgendwas. Kannst ja auch auf die Vita da draufziehen. Sich so super, Ghosts and Ghosts, das Ultimate Ghosts. Das Ultimate Ghosts and Ghosts, ja, für $4.99. Ey, fuck, das spiele ich auf der Vita jetzt. Ist mir egal, ne? Und da hätte ich theoretisch auch jetzt mit der PSP Go dann gut leben können. Außer, dass es nicht alle Spiele, die ich gerne dafür haben wollen würde, dann da drauf gibt. Ja. Im Gegensatz zum DS gab es eine offizielle Möglichkeit, dass du die Vita auf die PSP auf dem Fernseher spielen kannst. Mit so einem, ich glaube, ab dem zweiten Modell konntest du dann ein Analog- oder ein Komponentkabel anschließen, was aber merkwürdigerweise nur briefmarkengroß gefühlt das Bild auf den Fernseher geschmissen hat. Das war für uns zwar ganz gut zum Abgreifen der Games, da wir es auch noch manuell irgendwie hochpumpen konnten, aber normal fürs Fernsehspielen war es nicht so doll geeignet. Und was ich ganz cool fand, durch ein spezielles Programm, da konntest du die Vita mit, ich sag die Vita immer, die PSP mit dem USB-Kabel an den PC anschließen und dann wurde die Bildschirmausgabe auf dem PC dann gezeigt von der PSP und ich konnte ein Xbox- oder PS3-Pad benutzen, um meine PSP-Spiele am Fernseher zu spielen, wo die Vita, die PSP. Was? Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Du hast die PSP an deinen Computer angeschlossen? Ja, mit USB hat man das ja normalerweise gemacht, um auf dem Memory-Stick dann Sachen zu übertragen. Ja. Okay, das war aber kein offizielles Feature. Das war kein offizielles Feature. Das haben dann findige Leute dann zusammenprogrammiert. Da musste da auch die Custom-Firmware sozusagen dann drauf haben, damit das funktioniert. Und da hast du so spezielle Treiber draufgeladen, wo du auch die PSP übertakten konntest. Das war ja auch eine Sache, dass die vorher untertaktet war mit 220 MHz, 222 gegenüber. 333. Ja, nachdem die meinten, unser Akku ist noch nicht so stark, also lass uns erstmal die Kraft der PSP beschneiden. Mhm. Dieses Programm hat dann eben verursacht, dass das die Bildausgabe nicht auf dem Bildschirm der PSP passiert ist, sondern dass du ein Fenster aufgeploppt ist in Windows und du dann Vollbild machen konntest, das Spiel, was auf der PSP gezeigt wurde direkt. Das läuft auf der normalen Hardware, nur die Bildausgabe war auf dem Fernseher und du konntest die Steuerung dann eben umlenken lassen auf ein Xbox 360 Pad. Und es war sehr nützlich. Also manche Sachen konnte ich echt gut am Fernseher dann dort spielen, bevor dann die Vita TV und solche Geschichten dann dazu kommen. Oder zuletzt ist ja ein offizieller Emulator dafür gekommen mit PPP, SSPP irgendwie. Ja, das ist ein komischer Name. Viele Ps und viele Ss sind dann dort mit dabei. Das, was ich noch kurz sagen will, ist, weil wir es ja jetzt gerade vom Design und von der Verarbeitung der Handhelds hatten, bei Nintendo kommt immer zuerst der Crap und dann machen sie das hübsche Gerät und bei Sony ist es dann, man kann jetzt noch nicht so viele Beispiele herleiten, aber bei der PSP war es schon so, dass die allererste PSP 1000 schon das wertigste, dickste, schönste Gerät war. Nee, danach, doch, also die 2000er ist dann schon ein bisschen klappriger, reduzierter. Wieso ist die besser? Naja, die 2000er, also das Display die Farben, so nein, die Farben sind auch nicht so farbtreu, halt die mal gegeneinander. Die haben einen Rotstich oder so einen lila Stich. Also ich weiß zumindest, ich habe eine 1000 und eine 2000 gehabt, lange Zeit. Ne? Und die 2000er wirkt weniger wertig, weil sie eben wesentlich leichter ist und mehr Plastik verbaut hat. Die ist schon ein bisschen reduziert, sie ist immer noch hübsch, aber... Die Lade hinten, ich weiß zumindest, der Bildschirm selbst hat sich meines Erachtens nicht so enorm viel gegeben zwischen beiden. Die PSP 3000 ist dafür um einige schlechter, weil die auch noch irgendwie so Interlacing oder sowas. War das nicht dieses 99-Euro-Gerät? Nee, das ist noch eins, was noch mal später da gekommen ist. Die 3000, PSP 3000, die Baureihe gab es so ein paar Jährchen nach der 2000er, nach dem schon reduzierten Modell. Ja. Da haben sie eine neue Art von Schirm eingebaut, wo du dann eben so Artefakte mit reinbekommen hast bei der Bewegung, dass du so Geisterbilder mehr gesehen hast. Na, und wer eine 1000 oder eine 2000 hat, ich habe die 2000er jetzt behalten hauptsächlich, weil die einfach leichter insgesamt gewesen ist, dass ich mich damit abgefunden habe. Welche 2000? Die 2000er habe ich behalten, weil der Bildschirm hat sich nicht viel gegeben für mich dann aus. Die war halt viel leichter. Und auch akkumäßig, ich habe nicht den direkten Vergleich gehabt, aber ich hatte mal den Eindruck, es hält einen Tacken länger. Dann, wenn ich dann die 2001 aber das Kunststoff hat sich auch ein bisschen dickwandiger bei der alten angefühlt. Ja, es die war einfach ein bisschen massiver und vor allem auch, cooler. Sie war rau und hatte Metallteile hinten und nicht dieses glatte Plastik, was dann. Sie hatte aber auch doppelt so viel RAM wie die 1000er. Haben sie von 32 auf 64 verdoppelt. Ob sie irgendwas gebracht hat, ist weiß ich jetzt nicht. Du meinst den internen Speicher für so Safe-Games und so weiter? Nee, die hatte 64 MB RAM. Das hatte nichts mit dem internen Speicher zu tun. Ach richtig, mit dem internen Speicher. Mhm. Übrigens auch da hat Sony angefangen. Das fand ich auch eine Unverschämtheit. Die PSP war recht teuer zu Beginn, aber du musstest noch einen Memory-Stick kaufen. Also es gingen keine SD-Karten, die du schon dann vielleicht verfügbar hast, sondern du musstest das Sony-Äquivalent kaufen, um dort dann abspeichern zu können. Und selbst so eine 32 MB-Variante für eine Handvoll Saves hat schon viel gekostet. Wenn du dann eine größere Karte gekauft hast, um deine Filme drauf anzugucken zum Beispiel, das war ja auch ein Feature, dass du Musik und Filme drauf gucken kannst unterwegs. Habe ich zwar insgesamt nicht so oft benutzt, aber war cool, dass du dann TV-Serienfolgen da unterwegs mitschauen kannst im Auto. Brauchst du eine größere Karte und die war sauteuer. Mhm. Ne? Nimm eine irgendwie mit 8 Gigabyte und dann hast du so dann die 100 Euro wahrscheinlich losbekommen damals zu Beginn. Das hat Sony ja gerne weitergetrieben dann mit der Vita. Ja, wobei da ja das neue Modell, ich weiß nicht, ob das jetzt in Europa auch mal rauskommt, das soll angeblich 1 Gigabyte eingebaut haben, damit man zumindest Spielstände speichern kann. Das ist auch eine Frechheit, ey, nicht mal, dass das in der Ursprungsvariante dort vorhanden war. lass uns mal von dann den der mittleren Generation sozusagen in die Neuzeit jetzt hier rauskommen. PSP und 3D und Nintendo DS haben sich einigermaßen lange gehalten und jetzt waren die Vorzeichen umgekehrt. Ja, der DS hat sich als Riesenerfolg herausgestellt und die PSP ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Trotzdem haben Nintendo als auch Sony dann jeweils neue Konsolen vorgestellt. Ich muss sagen, ich war hier natürlich, ich weiß, auf Nintendo kann man vertrauen, ja, die haben jetzt erstmal sich wieder dann überlegt, was können wir neu und neu weitermachen, und ich war von Nintendos neuer Idee eigentlich recht geflasht. Das erste Mal habe ich den Nintendo 3DS auf einer Games Convention irgendwo Backstage bei Nintendo kurz in der Hand gehabt und ich war baff ein wenig, ne, das ist also 3D, zwar eine interessante Sache, irgendwas, was hier vorkommt, aber dass du keine Brille aufhaben musst für 3D, und das erste Mal Pilot Wings dann drauf gespielt und ich fand das ziemlich geil, muss ich sagen. Mhm. So für die, das ist so, also das war so der Effekt, du wurdest die ersten 10 Minuten findest du es richtig toll. Mhm. Und danach, okay, was jetzt noch? Ach, da ist nicht mehr viel. Ja. Und das war ein bisschen so der Effekt. Eine tolle Idee, auch hardware-technisch gut umgesetzt, aber der Nintendo 3DS, der dann im März, 25. März 2011 rausgekommen ist, mit einer Handvoll Spielen hier, viel Zeug, was schon auf dem 3DS dann eingebaut war. Ich kann mich an diese Alternative Reality Games da erinnern, wo du diese Karten noch mit dabei hattest. Augmented Reality, Entschuldigung. Die dann die Karten, die da drauf waren, gehabt hast, oder wo du so eine Art, du machst Fotos von jemandem, dann machst du so, schießt du diese Figur dann dort ab. Face Raiders haben wir mit Uke damals gemacht für die Sendung. Weiß ich noch, du hattest ein neues Nintendogs und Cats. 3 Versionen dann davon. Das neue Pilot Wings, ich liebe Pilot Wings, die 3DS-Version war nicht annähernd so spaßig, wie ich mir gerne gewünscht hätte. Ein Ridge Racer dafür, was nicht so besonders aussah. Super Monkey Ball 3D, das Beste war wahrscheinlich Super Street Fighter 4, 3D Edition. Das war ganz gut, ja. Das hat sich gut gesteuert. Aber die Hintergründe waren recht statisch, glaube ich. Die waren, glaube ich, nicht animiert. Das kann sein, ja. Und du hast spätestens bei dem Spiel dann auch gemerkt, dass eine Sache, die der Nintendo 3DS haben wird, so grafisch, ist der, nachdem, sagen wir mal, der Nintendo DS so ungefähr auf N64-Niveau war, du kannst jetzt nicht GameCube-Qualität oder sowas von dem 3DS erwarten. Die Sägezahnkanten waren sehr stark. Ich weiß noch, dass die, speziell die Street Fighter-Kämpfer schon sehr, sehr kantig. Wobei, ich finde, es ist sehr... 3DS ist immer so ein bisschen überraschend, weil ich meine, du hast dann klar Sachen vom N64 wie Ocarina of Time. Mhm. Und dann sagst du jetzt, GameCube-Qualität hast du nicht. Du hattest aber auch Sachen wie Donkey Kong Country Returns, was eigentlich von der Wii stammt. Und was grafisch, abgesehen davon, dass es keine 60 Frames mehr hatte, sah es fast identisch aus. Also der 3DS hat so eine erstaunlich große Bandbreite daran, was er irgendwie grafisch abbilden kann. Er ist also auf jeden Fall stärker geworden jetzt mit den Jahren dort auch hin. Also das, was Nintendo ist ein bisschen rausgestolpert so aus den Startblöcken damals mit dem 3DS. Sie hatten eine Handvoll interessante Titel, aber so die großen Kracher sind noch nicht da gewesen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt ein neues Gerät, um mir The Sims 3 dann anzugucken oder Tom Clancy's Ghost Recon Shadow Wars. Wobei das ganz gut gewesen sein soll. Vielleicht eines der, hier ist noch ein Splinter Cell 3D noch vermerkt zusätzlich. Das gab es auch, ja. Das war ein 3D-Remake von einem alten Splinters. Vielleicht von der Wii wahrscheinlich noch dann umgesetzt gewesen. Ich weiß nicht, ich habe mich auf das Metal Gear ganz gerne gefreut, dort dieses Metal Gear Solid 3 in 3D dann umgesetzt, was ich letzten Endes aber als ziemlich rucklige Variante von dem Spiel, was du in 60 Frames mit der HD-Collection von Metal Gear schon haben kannst, rausgestellt. Also niemand hat es wirklich gebraucht auf dem 3DS, nur wegen dem 3D-Feature. Und es haben irgendwie so die Spiele gefehlt in den ersten Monaten. Ja, ja. Total. Der Launch ist da gewesen, alle Leute haben sich es mal angeguckt, wir haben es sendungstechnisch dann auch dann da gehabt, aber ich kann mich zum Beispiel nicht dran entsinnen, jemals bei Play nochmal im Jahr 2011 dann ein 3DS-Spiel drin gehabt zu haben. Ich weiß nicht, wie es hier bei Game One aussah, ob nach dem Launch, ich kann mich noch an diesen wahnsinnigen Street Fighter 3-Dreh oder Street Fighter 3D-Dreh dran erinnern, auf dem Dach und so weiter, wo alle sich komisches Zeug ins Gesicht geworfen haben. Oh Gott. Aber ist da nochmal irgendwas mit dem 3DS so in den Monaten danach direkt passiert hier? Es gab nichts, was sich so richtig gelohnt hätte, dann den 3DS, die Capture-Station nochmal auszupacken. Groß, ne? Lange Zeit nicht. Nee. Also Nintendo hat es auch, glaube ich, daran gemerkt, dass als das Gimmick nicht richtig so super gezündet hat mit dem 3D, die haben relativ schnell eine Preissenkung dann vom 3DS dann anberaumen lassen und jetzt nicht so früh wie beim N64 damals. War das im Monat 100 Mark weniger? Fuck you all. Ne? Aber diesmal waren schon ein paar Monate vorbei, aber es wurde trotzdem noch um 70, 80 Euro oder so runtergesetzt. Also es war schon ein ordentlicher Batzen an Geld. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Ursprungspreis gewesen ist. Es muss dann die 249, oder? War es 149? 249. 249. Also von was reden wir jetzt? Vom 3DS, oder? Vom 3DS, ja. Genau. 249. Ja, ich glaube schon. Alter, das ist ja der Wahnsinn für ein Handheld dann gewesen. Aber der Preis wurde dann eben um 60, 70 Euro nochmal runtergesetzt. Und es wurde für die Erstkäufer, die dann sich entsprechend angemeldet haben, so als Ausgleich dann, du bist ein Nintendo Ambassador und hier kriegst du 20 Spiele umsonst. 10 NES-Spiele und 10 Game Boy Advance-Spiele, die es bis heute nicht für, wer nicht diesen Ambassador-Status hat, nicht zum Kaufen gibt, nicht zum Spielen gibt. Na, sehr, sehr coole Spiele mit dabei gewesen. Also du hast die F-Zeros, du hast ein Fire Emblem, du hast Zelda dann da drauf, du hast Metroid Fusion, also super tolle Games, die dafür rausgekommen sind. Nur eben, ich hätte fast auch gesagt, ich hätte lieber das Gerät für 60, 70 Euro billiger gehabt, als jetzt die Handvoll ROMs, die er mir da drauf gespielt hat. Und das war zumindest, nachdem Nintendo so den Fehler eingesehen habe, oh, viel zu teuer, mit viel zu wenig Software am Anfang verkauft, das hat sich mittlerweile gelegt, ziemlich, ne? Aber der 3DS, der zieht ja auch mittlerweile auch ähnliche Kreise, wie es der Nintendo DS getan hat, was die Abverkäufe angeht, was die Software angeht. Das Ocarina of Time 3D, das Remake, was du angesprochen hast, Fabian, sehr cooles Remake damals gewesen mit verbesserter Optik. Also so hätte ich mir das auf dem GameCube gerne auch gewünscht. Alleine die Existenz von der Link Between Worlds rechtfertigt den Kauf eines 3DS meiner Meinung nach. Und du wirst jede Menge an neuerer Software finden, die dann jetzt endlich da weitermacht, wo der DS aufgehört hat. Die Phoenix Wrights für mich sind dann dabei. Diverse andere Games, die da rauskommen. Und ich bin mittlerweile recht zufrieden mit dem 3DS, speziell nachdem ich das erste Scheißmodell verkauft habe und mir den 3DS XL gekauft habe. Wobei man halt generell sagen muss, dass du kriegst eigentlich fast nur noch gute Spiele jetzt von Nintendo. Das war auf dem DS noch ein bisschen anders. Da haben auch die Third Parties noch viel abgeliefert. Jetzt hat sich das schon sehr reduziert und sie haben natürlich auch, klar, du hast dann auch wieder die verstärkte Konkurrenz durch Smartphones und so. Und sie haben ja im Grunde genommen, abgesehen von dem 3DS, haben sie ja nichts mehr innoviert dadurch. Es ist genau das gleiche wie der alte DS. Da hat es ja nichts getan, was jetzt irgendwie spielerisch was Neues ermöglicht hätte. Das Eingeständnis ist ja eh der Release des 2DS jetzt gewesen, wo das Verkaufsargument, so viel Geld für ein 3D-Handheld auszugeben. Ja, wir geben euch jetzt eine Version auch ohne 3D. Macht ja genauso viel Spaß. Kostet ein bisschen weniger aber nur. Nicht so viel weniger, nur ein bisschen weniger. Könnt ihr aber auch Pokémon dazu kaufen, wenn ihr wollt. Und für Kinder, damit es nicht so leicht kaputt geht. Aber das ist schon krass, wie der wieder die Kurve gekriegt hat, weil als wir eben gesagt haben, da gab es so eine Software-Flaute. Das hat sich damals genauso angefühlt, wie jetzt aktuell oder seit ein paar Monaten die Wii U. Das ist auch... Also da hatte man echt so das Gefühl, okay, der 3DS, das hat Nintendo gerade in den Sand gesetzt, da passiert nichts mehr, das Ding liegt wie Blei in den Regalen, aber dann ging es los, ne? Ich hatte ein bisschen so die Hoffnung darauf, wenn das Ding dann floppt, dann beeilt sich Nintendo ein wenig und wir sehen vielleicht die Rückkehr des Gameboy-Namens dann wieder. Weil den haben wir ja auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Und ich weiß, der Nintendo DS sollte damals nicht der Ersatz für den Gameboy sein. Zumindest hat das Nintendo nach außen hin propagiert, diese Drei-Säulen-Strategie. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Es sollte ein paralleles Handheld sein. Genau, es sollte ein paralleles Handheld. Wir haben dann noch das Gameboy-Brand, aber noch die Heimmarke oder sowas. Gameboy 2 kommt noch. Der kommt noch und so weiter. Dann wurde der DS so erfolgreich, dass wir nie wieder ein Gameboy gesehen haben oder irgendwas, was jetzt Gameboy heißt. Ich weiß nicht, ob das in der heutigen Zeit noch so ziehen würde, außer für so Nostalgiker wie wir, so ein Gerät Gameboy, wieso soll ich das kaufen? Ich will ein iPhone haben, das ist geil. Ja, dass das eher nicht so ziehen, aber zumindest hat der 3DS die Kurve genug bekommen und ich spiele auf dem 3DS XL auch hauptsächlich mit dem 3D aus, muss ich sagen, die meiste Zeit, weil einerseits, jeder hat ja einen unterschiedlichen Punkt, wie gut er dann 3D verträgt oder nicht. Ich kann das jetzt nicht auf volle Pulle lassen und ich muss mich dann auch so konzentrieren, weil so wackelt es ein bisschen mit den 3DS und schon ist dieser Sweet Spot weg und auf einmal siehst du dann Geisterbilder und zur Seite funktioniert es nicht so richtig. Spiel, wo du mehr machen muss, als den Controller einmal zu bewegen und einmal auf die Taste zu drücken und schon wackelt das Ding hin und her. Ja. Castlevania konnte ich damit gar nicht in 3D spielen, weil ich einfach nur irgendwann so ein Mischmasch. Das ist dann halt wieder der Vorteil von der Brille. Ja. Was wir beim Game Boy Advance erwähnt haben, ja, Game Boy Advance, 2 Knöpfe statt 4 vorne dran. Nintendo, ihr bringt ein Handheld im Jahr 2011 raus. Ihr macht einen Analogstick dorthin und merkt dann, oh Mann, so für 3D-Spiele mit Kamera ist ja ein bisschen kacke. Ne? Was ist denn unsere Lösung? Wir können das Gerät jetzt nicht so direkt verfremden. Hier, ein Circle Pad Pro, ein weiteres Stück Plastik, was ihr unter euren 3DS klemmt, um mal solche Spiele wie Resident Evil Revelations oder was war es damals gewesen, ja, und Monster Hunter. Metal Gear hat es, glaube ich, auch unterstützt. Metal Gear hat es auch unterstützt, genau. Also noch weißt 15 Euro für ein Stück Plastik. Man kann ja von mir aus argumentieren, dass man so einen Analogstick nicht unbedingt braucht, oder dass sie die Spiele so gestalten, dass man halt mit einem Analogstick klarkommt. Aber die können mir doch nicht sagen, dass es so unbezahlbar teuer gewesen wäre, dem den gleichen zweiten zu geben. Ganz genau, ne? Und das hasse ich einfach immer, dass die immer so offensiv einen Schritt hinten dran sind, so aus ich weiß nicht warum, aus Starrköpfigkeit, weil sie Bock haben, anders zu sein zu wollen, also wie damals, wie wir gesagt haben, mit den 2 statt 4 Knöpfen. Mhm. Warum? Es können doch nicht die Kosten sein. Ich weiß es auch nicht. Es ist zumindest in den letzten Jahren sind sie ein bisschen mehr culpa-mäßig drauf, dass sie zumindest, in den vergangenen Jahren könntest du dir sicher sein, dass es nie einen Circle Pad Pro oder sowas gegeben hätten, sondern da hätten sie einfach die Hersteller gezwungen, jetzt programmiert mal eure Spiele, dass sie so funktionieren in 3D und mit irgendeiner anderen halbgaren Kamerasteuerung. Weißt du, beim Super Nintendo waren sie noch vorne dran. Da haben sie die technisch fortschrittlichste Konsole gebaut, da haben sie das Joypad innoviert, die haben die Schultertasten eingeführt. Ja. Und dann, ab da ging es irgendwie, dann haben sie sich immer zurückgehalten. Ja, das sobald Nintendo nicht mehr gezwungen hat, die hatten ja auch nicht mehr, seit der 3DS rauskam, die Wii war ja eh schon am Abschwung, ne? Und die Wii U war noch im Horizont, was sich eh jetzt aktuell im Moment, vielleicht hat sich das ja in ein paar Jährchen dann auch gelegt und wir sagen alle, Mensch, wie die Wii U nochmal die Kurve bekommen hat. Toll das, ist das. Ja, ich denke es mir gerade. Ich glaube es nicht. Nee, ich glaube es auch nicht, aber wer weiß. Aber dieser Vergleich mit dem 3DS macht's mir gerade, also bringt mich gerade ins Grübeln. Ich glaube es zwar nicht, aber beim 3DS war das Gefühl genauso. Da dachte man auch, oh, da wird nichts mehr draus. Ja, Nintendo sollte man nie wirklich ausschließen. Und ja. Das Internet ist immer sehr, sehr, sehr laut bei solchen Sachen. Also jetzt, wo vorher Iwata denen dann schön viel Geld gebracht hat mit dem DS und der Nintendo Wii, da gab es überall, ja, Iwata, der König von allen und It Prints Money GIF und dann hast du den 3DS, den DS, der Geld ausspuckt und alles drum und dran. Und jetzt siehst du überall, feuert Iwata, schmeißt ihn raus, den Chef von Nintendo, mittlerweile Nintendo USA ist er, glaube ich, dann der Chef, nicht mehr von ganz Nintendo, dann da aus, also da verschreit man dann gerne Zeug, aber ich will den Leuten, die so viel Erfolg in der Vergangenheit haben, nicht dann abstreitig machen, dass sie eventuell dann nochmal die Kurve kriegen und die richtigen Ideen haben, um aus der Wii U nochmal einen Erfolg zu machen und zumindest so, wie es bei dem 3DS geworden ist, durch bessere Preispolitik, durch mehr Spiele, durch eine bessere Hardware dann, die dann das auch von dem ich verkaufte. Ich habe jetzt keine Zahlen für den 2DS irgendwo gesehen, aber das muss sich wahrscheinlich dann auch rentiert haben. Eigentlich ist es ein total cleveres Ding, so ein Handheld rauszubringen, was primär für Kinder dann gedacht ist, was durchaus noch hätte billiger sein sollen. Ne? 99 Euro mit Pokémon wäre eigentlich das Beste gewesen, wenn es dann so viel gekostet hätte, aber zumindest die machen sich Gedanken, wie die Marke stark gehalten wird. Bei der Wii U ist das noch nicht ganz passiert. Ich habe aber, glaube ich, noch ein gutes Gefühl, was den 3DS in den nächsten Jahren angeht. Mal sehen, was Nintendo dann da in Richtung machen wird. Kommen wir dann zum großen Finale und dem Handheld, was ich auch gerade heute dabei habe und heute dann extensiv gespielt habe und aktuell, aber es nicht mehr so viele Leute wie ich zum Beispiel dann machen, die PlayStation Vita ist dann rausgekommen. Ja. Da nicht mehr, zumindest von mir, so ultra heiß wie die PSP erwartet und auch nicht mit dem Gefühl, das wird jetzt alles wegzimmern, was da ist. Ich war verwundert, dass Sony sowas wie die Vita angekündigt hat, speziell weil sich der Markt so enorm, was Handhelds angeht, verändert hat in den letzten 6-7 Jahren in Richtung Smartphone und jeder hat eigentlich mittlerweile ein so technisch versiertes Gerät dabei, dass du PlayStation 2 Qualitätsspiele mindestens drauf laufen lassen kannst, nebenbei auf deinem Handy. Da nochmal mit einem sehr traditionellen Handheld zu kommen, das zwar auch einen Download-Store hat, das dann auch Speicher und so weiter dort haben kann, aber die Vita ist ja nichts anderes als die PSP 2. Mhm. Ne? In geiler, schöner, größer, besser, und ich muss wirklich sagen, die Vita ist super verarbeitet. Ich finde es auch geil. Ich liebe dieses Gerät. Und dann mit OLED-Display. Ja. Und fantastisch, auch, wie geil dieser Screen ausschaut. Dass die halt, also ja, das ist ja bei dem zweiten Modell, dass er da jetzt kein OLED-Display mehr. Ja, das leider nicht mehr ganz so, aber zumindest das erste, was rausgekommen ist, hat noch gepoppt. Ja, das, ich glaube auch, dass sie da nicht viel Geld mit verdienen, ehrlich gesagt, weil mittlerweile wird das Gerät ja auch für um die manchmal 160 Euro oder so verramscht mit diesem Megapack mit 10 Spielen schon dabei und so. Und wenn du mal guckst, was solche Android-Devices, da gibt es ja immer von so China-Firmen wie JXD oder so, die kosten auch immer so um die 200 Euro, und die PS Vita ist ja echt noch relativ leistungsfähig und wirklich gut verarbeitet und ein geiler Screen. Also selbst für das Geld verdient Sony damit wahrscheinlich fast gar nichts, und trotzdem verkauft sich das Gerät aber nur sehr, sehr schleppend. Also da ist schon einiges, liegt da im Argen. Was komisch ist, weil die hatten echt ein starkes Startline-Up. Die Liste ist unfassbar lang an Spielen, die es zum Anfang gab. Aber auch da wieder viele Sachen, wie ich schon mal bei der PSP vorhin gesagt habe, die halt einfach nur Ports sind. Und ich glaube, niemand kauft sich ein F1 2011 oder... Ja, genau, das sind auf jeden Fall keine reizvollen Spiele. Oder Ninja Gaiden, was es halt schon vorher gab. Ja, so richtig, das Einzige, was dann ganz vorne dran im Marketing gewesen ist, was auch von Interesse war das Uncharted eben, was dafür kam, was auch noch die ganzen Features, die ich sehr clever für einen Handheld dann mit dem Backtouch, ne, der jetzt was nicht, aber auch für einen Arsch ist, der nicht vernünftig eingesetzt wurde. Ich finde es ganz gut, dass es kein zentrales Feature ist, so wie es bei Nintendo der 3D-Effekt ist, aber wenn es das gewesen wäre es ein ziemlicher Flop gewesen. Das wäre ein ziemlicher Flop. Ich fand die Idee aber auch cool. Ja, ich hatte das Gefühl, dass gerade sich Sony so in Gamer-Hinsicht dann Gedanken gemacht hat, was die gerne für ein Handheld haben wollen würden. Mhm. Und da bringen solche Alternativen, die auch vernünftig eingesetzt sind, dann durchaus Sinn. Der Touchscreen vorne dran funktioniert auch so gut, wie er funktionieren soll. Die Knöpfe, guter Druck, ich finde das Steuerkreuz ziemlich geil. Die L- und R-Buttons funktionieren auch alle drum und dran. Sie ist ein bisschen gewichtiger, die Vita, als sie es vielleicht dann sein könnte. Das wird jetzt mit dem neuen Modell wahrscheinlich ein wenig dann dort runtergehen, aber es fühlt sich eben auch an wie ein gutes Stück Technik, was dann mit dabei ist, und zumindest, dass du viele Sachen hast, die irgendwo in der Nähe bei PlayStation 3 Qualität sind. Ne? Ja, und für das für unterwegs haben, finde ich schon eine ziemlich coole Sache. Für mich rentiert sich die Vita alleine wegen der Adventures dort auch. Also Virtual Slash Rewards hat so viel Zeit mir dann gekostet, sozusagen, als es rausgekommen ist. Und aktuell mit Danganronpa bin ich auch nicht mehr zu trennen von der Vita, seitdem es dann da ist. Aber ich es auch gleich hoffentlich bald durchgehalten haben. Gegenüber dem Launch Lineup, du hast die interessantesten Sachen eigentlich schon erwähnt. Ne? So was wie Escape Plan war ein interessantes Ding, glaube ich. Ja, das war gar nicht so gut. Everybody's Golf habe ich, glaube ich, mir auch noch mal runtergeladen. Scheiß auf Blaze Blue, ein neues Luminous. Virtual Tennis 4, Amen. Motorstorm RC, stimmt, es gab ein neues Motorstorm. Das war auch cool. Ja, das hat echt Bock gemacht. Auch überraschend, dass es kein vollwertiges 3D-Rennspiel war, sondern so, naja, wie es heißt, RC, Radio Control, das sind ferngesteuerte Autos, aber war auch super kurzweilig. Aber ich finde, ein Nachteil bei der Vita ist ein bisschen, also ich habe auch ein iPad Mini Retina, und klar, das ist viel teurer, das kann man nicht direkt vergleichen, aber das ist alles so unglaublich smooth und du schaltest die ganze Zeit zwischen Apps hin und her, und auf der Vita können ja zum Beispiel keine Spiele parallel laufen. Mhm. Der beendet ja dann immer ein Spiel, wenn du was Neues startest, was ja sogar jetzt bei der PS4 und so noch so ist. Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber seid ihr nicht enttäuscht auch? Haben nicht die alle vorher gesagt, von wegen, da laufen die ganzen Anwendungen alle parallel und so, und bei der PS4 wird jedes Mal jedes Spiel geschlossen, wenn ich ein neues starte, und die Vita, also Sachen wie Motorstorm oder so, das dauert immer noch alles zu lang, bis das mal geladen ist und so, bis man mal im Spiel drin ist, dann ist schon wieder 5 Minuten rum. Ja. Und dann ist mein Zeitfenster auch vielleicht schon wieder zu. Aber ich muss auch sagen, ich zocke meistens eh nur ein Spiel und das lass die Konsole dann im Sleep-Mode. Und also deswegen, ich wechsle halt immer gerne hin und her zwischen verschiedenen Sachen. Aber wenn man das macht, dann dauert es schon überraschend lang, zumal die ja auch kein optisches Laufwerk hat. Eigentlich müsste es schneller gehen. Eigentlich sollte es schneller gehen. Mich hat's gewundert in der Hinsicht, ich hätte gedacht, dass Sony dann jetzt komplett den Schritt auf ein modulloses oder diskloses Handheld dann geht und dass es immer noch dann die Speicherkarten dann dafür gibt oder besser gesagt die Mini-Module, die jetzt dann sehr lächerlich zwar in den kleinen Packungen verkauft werden, aber da jetzt mittlerweile weder ein Handbuch noch mit dabei ist, sondern du hast dieses Stück Plastik in der Hand und da ist dieses Mini-Futzel-Modul in der kleinen Halterung da drin, was auch ein bisschen so verschwenderisch gilt. Ich hätte gedacht, dass Sony sich das irgendwann da mal einspart und jetzt komplett diesen Weg dort geht, weil wir haben ja eh schon den allgemeinen Massenmarkt verloren. Lass uns hardcore gehen, wie es nur geht. Das ist schon schwachsinnig, aber ich muss sagen, dass ich die physischen Spiele irgendwie noch ganz süß und nett finde. Ich meine, die haben alle bunte Etiketten drauf, die Schachteln sind cool. Ich kaufe sie mir. Bunte Etiketten, Alter. Ja, doch, Mann. Nee, das doch, ist also sowas zum Anfassen. Hallo, natürlich. Für einen Sammler ist das schon recht. Nur kleine Futzeldinger, die in der leeren Aber bunt, früher bei CDs, bei PS1-Spielen hast du dich auch geärgert, wenn da nur ein zweifarbiger Druck drauf war. Ja, aber trotzdem finde ich die schon sehr, sehr lieblos gemacht. Also zur Not auch, was den Wiederverkaufswert und so weiter angeht, ich kaufe mir keine Vollpreisspiele als Download für die Vita, weil da kaufe ich mir lieber das Modul, ob es jetzt Virtua's Last Reward, Persona 4 Golden, Danganronpa und alles ist, da habe ich das lieber im Regal stehen, in der kleinen Packung, Soul Sacrifice und so weiter. Du hast aber immer noch die Möglichkeit, sehr, sehr viel günstig dann zu kaufen, weil PSN sehr oft solche Sales dann hat. Ich bin also sehr gut ausgestattet, was PlayStation 1 Spiele geht, was PSP-Spiele, was Vita-Spiele günstig gekauft angeht. Was mich persönlich abnervt, ist, dass dann verhindert wurde, dass du auf einer Vita mehrere Accounts haben kannst, weil ich einen sehr extensiven Account, also Katalog habe mit einem europäischen und einem US-Account für verschiedene Spiele, die dafür rauskommen. Und auf PS3 kannst du live zwischen den Sachen wechseln, auf PS4. Auf der Vita müsstest du die Memory Card wechseln und deine PSP sozusagen neu, die jetzt sag ich Alter. PSP seit statt Vita. Was ist heute mit los? Du müsstest die Vita neu initialisieren und dann wieder dir dieses Intro-Video angucken. Es dauert dann so 10 Minuten, damit du zwischen beiden Sachen dann wechselst. Und das ist viel mehr Arbeit, als sich manche es dann sich gerne machen wollen würden. Ja, aber wirst du ja, glaube ich, auch was, also ich denke, was der PS Vita ziemlich geschadet hat oder jetzt auch noch schadet. Ich habe jetzt neulich einen Artikel darüber gelesen, dass sowas wie Tearaway, das war das neue Spiel von Media Molecule, von den Little Big Planet-Leuten, das ist echt schön gemacht. Das ist tolles Spiel, aufwendig, es hat eine aufwendige Synchron, es ist ein reines Vita-Spiel und es hat sich unfassbar schlecht verkauft. Also ich habe von da irgendwas 16.000, 17.000 in Amerika. Genau. Und das Problem ist einfach dadurch, dass sie, als sie damals angefangen haben auf PS3 mit PS Plus und so, da war das cool. Und bei PS4 jetzt, im Moment hat man noch nichts davon. Bei Vita ist es halt so, du hast so ein kleines Portfolio und die Leute wissen, okay, es kommt ein neues Spiel raus. Das kaufe ich mir aber nicht für 30 Euro oder für 40 und auch nicht für 20, weil ich warte einfach 1, 2, 3 Monate. Da muss Sony das zwangsläufig in PS Plus stecken, weil einfach, die wiederholen ja, glaube ich, jetzt schon ihre Spiele, die sie im Angebot haben, weil es gibt einfach, die Vita-Bibliothek ist unglaublich klein. Und dann kaufe ich mir das Spiel nicht, wenn ich weiß, für mein monatliches Abo, wo ich 6 Euro bezahle, kriege ich das Spiel eh umsonst. Warum soll ich mir das jetzt holen? Dadurch verkaufen die keine Spiele mehr und die werden daraus auch nicht mehr rauskommen. Ich meine, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt sagen, sorry Vita-Spieler, ihr kriegt jetzt keine Spiele mehr, weil wir haben nur so wenige? Also du kannst höchstens halt Spiele verkaufen, wo die Leute heiß sind und dann auch die Hemmschwelle übertreten, mal einen Fuffi oder einen 40er auszugeben. Ja, aber du kriegst ja keine Spiele mehr, auf die Leute halt heiß sind, weil wenn die sehen, ein Spiel verkauft sich 10.000 Mal, da setzt sich niemand außer Sony, für die ist das ein reines Invest. Dieses Media Molecule haben die bestimmt draufgelegt. Da haben die irgendwie gesagt, hier Media Molecule, sorry, das verkauft sich nicht, wir geben euch hier schon mal 5 Millionen Dollar, das ist Schwachsinn, ist viel zu viel. Aber in Konami oder in irgendeine andere Firma oder so, niemand wird sich damit hinsetzen und wird riesige, aufwendige Spiele machen für die Vita, wo die wissen, es verkauft sich eh nicht. Also alles, was bei PS Plus for free sozusagen landet, das wird von Sony so subventioniert. Konkrete Zahlen gibt es da nicht, aber es gibt eine Aufwandsentschädigung dann für die Publisher, dass die dann das Geld, was denen dadurch entgeht, die von Sony dann entsprechend was bekommen. Aber es kann nie so groß sein als das, was du halt in Aussicht hättest für ein gut produziertes Vita-Spiel. Ich muss auch sagen, also die PS3 hat Glück gehabt, dass das PS Plus Programm erst zu spät gegenübergekommen ist. Wenn ich jetzt sehe, was alles dafür rauskommt, Devil May Cry, Bioshock Infinite, andere Geschichten, die du for free bekommst, wenn du so ein 5-Euro-Abo im Monat dann abschließt. Wenn ich jetzt nicht so ein Hi-Opi wäre, der gerne neue Sachen dann spielen würde und wir auch nicht in dieser Art von Job jetzt hier drin wären, ey, ich als Kind wäre das geilste ever gewesen, oder? Du zahlst 5 Euro im fucking Monat und kriegst die geilsten neue Spiele, die vielleicht 2, 3, 4 Monate alt sind, vielleicht mal ein halbes Jahr alt sind, for free, dass du die durchzocken kannst und behältst noch. Also es ist total absurd, sich das jetzt vorzustellen, es gibt ja Kinder, die jetzt so, logischerweise, die jetzt so alt sind, wie wir es mal vor 20 Jahren waren oder vor 25 und die geben dann ihr bisschen Taschengeld, was sie bekommen im Monat einfach für PS Plus aus und haben es 1000-mal geiler, als wir es früher hatten, weil sie halt gleich einen ganzen Haufen Spiele durchbekommen. Und sie haben nicht dieses fucking Überangebot, sie haben dann, es kommen 2 neue Spiele im Monat raus, okay, dann spiele ich diesen Monat Devil May Cry und Bioshock Infinite und können sich darauf konzentrieren. und nicht 700 Sachen, die wir alle 5 Sekunden anfangen. Deswegen habe ich jetzt auch endlich mal Guacamelee durchgespielt, weil das kostenlos im PS Plus war. Hat Budi auch gemacht. Er hat es aber gekauft. Und das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht, auch wenn ich blind geglaubt hätte, dass das Spiel cool ist. Aber für mich wäre das einfach maximal ein 10er wert gewesen. Das ist so ein bisschen, diese Lektion machst du ein paar Mal. Ich hatte das Guacamelee auch gekauft, als es rausgekommen ist, weil ich absolut Bock drauf hatte, es zu spielen. Natürlich dann nicht gespielt, nachdem ich es gekauft habe. Und dann kommt die PS Plus Fassung raus, wo ich dann denke, okay, wozu jetzt die 12 Euro ausgegeben dann dort direkt? Hättest du denken können. Ich habe es damals durchgespielt, weil wir es im TV-Beitrag hatten. Und ich habe heute noch ein Trauma von dem Dreh, den wir in der Küche gemacht haben. Ich glaube, die Küche war seitdem und auch du, Fabian, nicht mehr dasselbe. Und ich habe mir damals sogar, glaube ich, tatsächlich die digitale Version von Dynasty Warriors Next gekauft. Da hat es noch 40 Euro gekostet, aber ich habe einfach gedacht... Die gab es jetzt auch, ne? Ja, die gab es jetzt auch. Ich habe mir damals einfach gedacht, scheiße, Mann, ich habe total Bock auf die PS Vita, habe aber nichts zum Zocken. Ich will das jetzt zocken und dann habe ich halt 40 Euro ausgegeben. Ja. Und das war eigentlich echt ärgerlich, weil das auch nicht so vielschichtig war wie die stationären Dynasty Warriors und das war einfach rausgeschmissenes Geld. Ja, heutzutage wird Sony relativ wenig machen können, außer dass die wieder Spiele selbst produzieren und subventionieren lassen, dass da enorm Hardcore-Sachen auf der Vita rauskommen. Da sehe ich ein bisschen schwärzer tatsächlich. Mhm. Ich denke, Sony wird es auf die eine oder andere Art nochmal ein wenig beschönigen in der Richtung dadurch, dass jetzt zum aktuellen Zeitpunkt die PS4 im Moment ja so gut läuft die und ich zumindest als so Remote Play, was ja dafür angeboten wird, als zweites Joypad, als zweiter Bildschirm, dass ich meine PS4-Spiele auf der Vita im Haus dann noch auf der Vita zocken kann, wenn ich keinen Bock habe, den Fernseher anzumachen. Das, was du gesagt hast, Trant, auf dem kleinen Bildschirm dann zocken. Ich benutze Remote Play immer, um quasi schon mal die PS4 zu bedienen, wenn mein Verstärker noch nicht heiß gelaufen ist. Da sind die Kondensatoren mittlerweile im Arsch. Das scheint so ein Fehler dieser Baureihe zu sein. Und die kann man auswechseln, aber mache ich halt nicht, weil ich nicht löten kann. Geht dein Subwoofer eigentlich noch? Ja. Aber deswegen benutze ich dann immer erstmal Remote Play und check da schon mal so ein bisschen im Menü rum, bevor der Verstärker heiß gelaufen ist, dass ich am Fernseher zocken kann. Nein, das ist ein sehr spezifischer Benutzungsfall. Ich wollte doch sagen, die hätten sich nie dieses scheiß Monster Hunter abluchsen lassen sollen, Sony. Das ist echt schlimm. Das Mann. Also Monster Hunter 4 hat in Japan so viele Rekorde gebrochen. Ja. Es haben sich, irgendwie das zweitplatzierte Spiel hat sich so 60.000 Mal verkauft, als es rausgekommen ist. Monster Hunter 4, 4 Millionen Mal. Ja, was geht ab? Und ich habe es halt jetzt noch nie in Live-Action gesehen, aber die Videos, die ich bisher gesehen hatte, da hat mich halt immer abgeturnt, dass es nicht so geil aussieht, wie es auf der PS Vita wahrscheinlich aussehen würde. Ja. Ich glaube, so viel kann ich jetzt schon sagen. Es war ein bisschen pixelig, die Texturen hinten war so ein bisschen reduziert. Es wirkt alles so ein bisschen wischiwaschi, schon wahrscheinlich okay genug, aber auf der Vita hätte es, glaube ich, viel geiler ausgesehen. Und also, werden ja auch mit man wird es nie kriegen. Monster Hunter Tri wäre ja auch um einiges noch interessanter gewesen, wenn du dann PS3 oder Xbox 360-Technik da im Hintergrund gehabt hättest, als Nintendo Wii damals. Da bringt auch die Ultimate-Fassung nicht so enorm viel dort dran. Letzten Endes kann man froh sein, dass zumindest solche Spiele dann noch rauskommen und sehr erfolgreich sind, weil du könntest auch genauso gut sagen, also man hat hier Gerüchte gehört, aktuell zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen zumindest, dass Nintendo mal ihre Türen öffnen und eventuell Nintendo-Franchises du die auf Handys sehen würdest oder dass ein Nintendo-Telefon kommt, also so Gerüchte schwirren in der Luft. Ich würde ein Fischer-Preis-Telefon, ne? Ja, wirklich, also ich würde, glaube ich, nie ein Nintendo-Telefon kaufen. Nein, echt nicht. So ist das Sony Xperia und wie sie alle heißen, braucht man alles dann nicht wirklich. Er ruft dann jeden Abend die Warte an und entschuldigt sich bei dir für irgendwas, was wieder nicht geklappt hat. Please understand, ist dann mein Klingelton. Please. Today we have to show to you this game. Super Mario 3D Mario. Groß und fantastisch. Ich kann im Moment überhaupt nicht spekulieren, wo es mit dem Handheld-Markt hingehen wird oder nicht. Man sieht es natürlich erodieren durch die Handys und es ist jetzt vielleicht nicht das schlechteste Signal in der Hinsicht. Ich werde sie natürlich vermissen, wenn es keine dedizierten Handhelds dahin mehr gibt, aber ganz ehrlich, mir geht es primär um die Spiele letzten Endes. Das ist mir auch relativ egal, auf welcher Hardware es läuft. Ich spiele momentan, wenn ich zu Hause zocke, meist auf dem PC, weil dort du mittlerweile so enorm günstig an so viele Spiele rauskommst und die dann umso besser aussehen. Ich habe mich so gefreut über Metal Gear Rising Revengeance auf dem PC, was dann richtig geil mit dem PS4-Controller perfekt spielbar ist, auf dem PC und so weiter. Ich könnte genauso gut leben, wenn es die Erlebnisse, die ich auf dem DS, auf dem Game Boy Advance, auf der Vita und so weiter, wenn ich die auf meinem Smartphone dann spielen kann, aber zumindest wenn es diese Erlebnisse dann auch bleiben. Na, also ich habe weniger Bock jetzt auf sowas wie diese Dungeon Keeper Katastrophe, dass nur Microtransaction-Kram ist und keine vollwertigen Spiele drauf sind. Und wenn es irgendwie eine Funktion, dass ich meine Adventures, meine Jump'n'Runs, meine gut steuerbaren Sachen auf Handys bekomme, vielleicht mit dem Controller-Adapter, bin ich vollkommen d'accord. Ja, aber irgendwie ist das dann nie das Wahre. Also ich würde es genauso sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann so einen Controller-Adapter mitschleppen würde und dann muss es ja auch noch genauso gut funktionieren, wie man es von einem Handheld gewohnt ist. Aber die Geräte, die es bis jetzt gibt, was hatten wir da, das Moga-Ding? War das dieses sauteure Scheiß? Das kostet Huni. Die sind alle so teuer, weil angeblich wird da so eine Lizenzgebühr fällig. Das gibt so ein Fuck. Es gibt von SteelSeries noch eins und es gibt noch von Logitech eins. Die kosten alle 100 Euro. Also jedenfalls ist das für mich auch nicht der wahre Ersatz und wo hat die Kette angefangen? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall würde ich, ich zocke aktuell Handyspiele halt nur, wenn sie extrem simpel sind. So alles, was ein bisschen komplexer wird, mag ich nicht mehr so. Ich mag halt so Match-3-Games, irgendwelche Puzzler, was billig und schnell gemacht ist, das zocke ich auf dem Handy, aber sonst würde ich halt immer gerne auf dem Handheld zocken. Also ich habe vielleicht weniger das Problem als Adventure-Fan eben, der hauptsächlich Textboxen klickt und Rätsel löst und so weiter. Da bin ich mit dem Touchscreen, wo ich mit dem Finger drauf zeige oder mit dem Stylus, Stylus benutze ich nicht mehr, aber wo ich mit dem Finger viele Sachen dann erledigen kann, vollkommen d'accord damit. Mhm. Ich habe mir zuletzt auf das Handy dann so du kannst einen DS-Simulator dir kaufen und dann deine Spiele vom DS auslesen und dann da drauf tun. Das Phoenix Wright vom DS funktioniert perfekt auf meinem Handy. Ja, das ne? ist, glaub ich, auch da brauche ich diesen Plastikscheiß nicht drumherum. Ich habe nur den Bildschirm um meinen Finger und kann alles perfekt bedienen, was ich dann wollte. Wenn es so für mich dann dort weitergeht, kann ich vielleicht auf das neueste Handheld Jump'n'Run und so weiter verzichten, auf dies und so weiter. Aber das wird die Zukunft tatsächlich noch erstmal zeigen müssen. Ich glaube zumindest, dass wir nicht nochmal so eine große Generation mit zwei konkurrierenden großen Handhelds mit dem 3DS und der Vita nochmal haben werden, weil dafür der Markt einfach viel zu weit aufgebrochen ist mittlerweile. Man sieht auch so wenig irgendwie Leute mit Handhelds spielen. Also ich meine, heute hat jeder halt sein Handy dabei, wozu noch ein zweites Gerät mitschleppen. Genau. Wer zocken will, und das will jeder mal bei einer langweiligen Busfahrt, nimmt halt das Handy und keiner schleppt mehr ein extra Gerät mit. Und wenn, dann machen das halt Leute auf, so wie wir jetzt auch, auf Busfahrten, auf längeren Reisen, wo man gezielt mal sagt so, ach, ich habe hier noch den DS oder den 3DS, ich nehme den jetzt mal mit. Aber denk einfach mal so 10 Jahre zurück. Die Anwendungsmöglichkeiten sind jetzt halt durch die Handys beschränkter als früher, wo es keine Handys mit fetten Games gab. Ja, ey, absolut. Denk einfach daran, diese Bequemlichkeit noch vor 10 Jahren. Ja? Damit du all diese Funktionen haben willst, müsstest du dein dickes Nokia-Handy mitnehmen, du müsstest deinen Gameboy mitnehmen zum Zocken, du müsstest deinen Walkman mitnehmen, um Musik zu hören, dann noch mit oder deinen Discman vielleicht noch, was noch mehr bezahlt, und vielleicht, wenn du noch unterwegs bist, deinen Laptop, um irgendwo deine Schreibarbeiten zu erledigen oder irgendwas zu checken, was du heute alles mit dem Billo-Smartphone da machen kannst, was ein Screen in deiner Tasche ist. Ja, cool. Wo alles dann dran ist. Warum hat sich das eigentlich nicht durchgesetzt, dass es mehr so kleine Handys gibt, die auch physische Dings sowas haben, wie das Xperia Play damals? Mhm. Das ist ja auch so ein Ding, was heute noch viele Leute benutzen, weil es auch cool als Emo-Gerät und sowas gedacht war. Aber so geil, das hatte doch diese Touch-Knöpfe dann, oder? Das, ich glaube, es hat aber ganz gut funktioniert, aber warum gibt es sowas nicht mehr? Also klar, das müssten dann auch Schieber sein, aber eigentlich, ich meine, die Leute sehen doch auch, dass Leute sich auch wünschen, dass sie physische Eingabemöglichkeiten haben. Ich meine, es gibt auf Android und iOS auch so viele Spiele, diese ganzen Ports von Sonic und so hübsch, wie die gemacht sind, die kannst du halt mit der On-Touch, wie nennt sich das? Du wirst, was ich meine, mit diesen virtuellen Sticks und so nicht richtig spielen. Warum gibt es nicht mehr Handys, die sowas haben? Vielleicht ist es einerseits eine Image-Sache, dass Leute sowas ungern kaufen würden, wenn sie auch die Wahl zwischen einem normalen Handy hatten. Und zweitens ist es vielleicht auch, wie ich vorhin sagte, dass der DS vielleicht auch deswegen so erfolgreich war, weil das so eine sich klar erklärende Eingabemethode ist mit diesem, ich drück drauf und da passiert was. Oder auch bei der Wii, dass das halt eine Fernbedienung ist, die jeder kennt. Vielleicht ist das auch gerade bei Handys der Erfolg, dass die meisten Spiele sind. Also diese Eingabemethode mit einem Steuerkreuz und 4 Buttons ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu fassen als Touchscreen. Und wahrscheinlich würden das die meisten Leute gar nicht haben wollen. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dadurch, dass es einfach so enorm breit ist, was jetzt so die Handybase angeht. Ne? Jeder, der ein Smartphone hat, hat auch den Touchscreen, womit er die Sachen eingibt. Und wenn du ein Spiel darauf baust, was primär hauptsächlich durch Steuerkreuz vernünftig funktioniert oder irgendwie überhaupt nur dadurch gut funktioniert, gräbst du dir so viel potenziellen Markt dort weg. Du hast auch so viele enorme Konkurrenz. Nimm mal sowas. Flappy Bird war ja gerade aktuell, wo es auf die Kontroverse und sowas brauchen wir da gar nicht erst und so weiter angehen, aber ein Spiel, was jemand nebenbei programmiert hat mit Ideen und Grafikversatzstücken, die er aus Mario-Spielen sich abgeschaut hat, das ist dann auf einmal hochgeschossen aus irgendeinem Grund und der hat $50,000 Werbegelder pro Tag gemacht. Das ist ähnlich wie beim Plauschangriff hier quasi. Ja, nur ohne die 50.000 Euro Werbegelder. Ach, schön wär's. Vielleicht sollten wir auch anfangen, im Plauschangriff auch alle 10 Minuten Werbung einzuspielen. Das, dann wäre es auch in line mit der Game One. Nein, wir werden keine Werbung einspielen, wir werden die einfach einflechten ins Gespräch. Reden wir über Spiele XY und, oh, mein Rücken tut weh, Fabian, gibst du mir was von dieser Vic Vaporub? Dann darf ich noch so ein Waffelei doppelt gefüllt von der Firma Ducœur, Douceur? Musst du richtig aussprechen, sonst schicken die uns Ich habe keine Ahnung. Sie sind auf jeden Fall sehr gut, die Waffeleier. Die waren sehr lecker, die Waffeleier. Ja, ohne diese Waffeleier hätten wir nicht die Redeenergie gehabt, um diesen Podcast zu überstehen. Darauf einen Red Bull. Zuckerfrei. Und wir sind im reich. Besten Fall. Sugarfree belebt Geist und Körper. Mit Taurin. Ich bedanke mich bei Trans Moment, und bei Fabian. Moment mal, das war's jetzt schon? Ja, das war's schon. Oder hast du noch viel geile Sachen? War das jetzt ein richtiges Schlusswort schon? Ich dachte, wir leiten jetzt das Schlusswort ein oder sowas, oder wolltest du es ohne die Werbung am Ende haben? So, nee, ich dachte, du machst schon die Abmoderation. Aber ich wollte eigentlich auch in Richtung Abmoderation dorthin, aber haben wir denn irgendwas? Ich glaube, wir haben auch alles gesagt. Eigentlich schon. Also es ist schön, dass wir den Podcast dann endlich mal nachgeholt haben nach langer Zeit, und wir haben auch gesehen, es bestand auch wieder Redebedarf, und es hat nach einiger Zeit auch wieder Spaß gemacht, auf jeden Fall, dass wir ein wenig dem Redefluss jetzt uns ergeben können. Ja. Es hat sich ja aufgestaut ein wenig und ich bin froh, dass wir auch die Handhelds dann einmal abgegolten haben, weil es klang jetzt so, wie das Gespräch verlaufen ist, auch ein bisschen der Abgesang auf die Handhelds. Ich meine es nicht in negativer Hinsicht, ne? Aber ich glaube einmal, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt einen Podcast über Handhelds und Launch-Titel und deren Aussicht dann dort gemacht zu haben, weil in der Form glaube ich nicht, dass da so viel, enorm viel Redenswertes in der Form eben dazu kommt. Ne? Was glaubt ihr denn, was geht noch bei Sony nach der Vita und bei Nintendo? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Keine Ahnung. Also Nintendo wird vielleicht nochmal einen Anlauf probieren, weil schließlich ist der 3DS ja gerade deren Zugpferd. Das wäre blöd, wenn sie das jetzt einfach mal fallen lassen. Mhm. Ob Sony noch ein Ding bringt, weiß ich nicht, ey. Ich weiß ja nicht, was jetzt ist. Sony Ericsson ist nicht mehr so aktuell heutzutage. Die haben doch da irgendwie mittlerweile was verkauft. Sonst hätte ich gedacht, dass da mehr in Richtung sowas wie Xperia dann kommt, dass Sony zumindest Hardware-exklusiv dann versucht, da das nochmal hinzulenken. Sony hat eine Marke, die stark genug sind, dass sie das eher als Android-Store oder iOS-Store oder sowas machen und da ihre Marken da drauf verbreiten. Nintendo, glaube ich, muss sich noch nicht dem ergeben, dass sie ihre Marios dann auf iPhones dann laufen lassen müssen. Aber zumindest, das ist ja sowas wie, oh Gott, Professor Layton 7 zum Beispiel, was ja jetzt nur auf iOS dann kommen wird, dass andere traditionelle Marken dann dort hinschwinden. Nintendo wird es noch ein bisschen machen, aber ich glaube, viel mehr als eine Generation ist dann nicht mehr drin im klassischen Sinne. Oh Gott, hör auf, das ist eine furchtbare Vorstellung. Es ist aber leider, glaube ich, eine relativ sinnige. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch und wir spielen in 20 Jahren Nintendo 8DS. Oh Mann. Mit 8 Bildschirmen rumherum. Könnt ihr euch denn irgendetwas vorstellen, was da nochmal innovieren würde, was euch nochmal daran holt? Also man kann ja nicht nochmal dieselben Geräte rauskloppen, da muss schon noch irgendwas Neues passieren. 3D-Sound-Technik oder ein Hut, wo Surround-Lautsprecher drin hängen oder. Nee, ja, das geht ja alles in die falsche Richtung. Ist echt schwierig, ey. Ich bin, glaube ich, nicht visionär genug, um mir da was auszudenken. Nee, wenn wir es wären, dann wären wir wahrscheinlich bei Nintendo würden ordentlich Reibach machen. Ja. Statt Red Bull Sugarfree mit Taurin belebt Geist und Körper. Vielleicht klappt's ja. Dann machen wir eine Gaming-Show auf Red Bull. Für Red Bull. Oh ja, das wäre sehr gut. Lass sie uns Play nennen und dann strahlen wir sie einmal pro Woche aus. Ich rufe schon mal Uke an. Ja, gib ihm schon mal Bescheid. Ich glaube, der hat doch meine alten Moderationen dann dort herumliegen. Ihr könnt in die Comments ja gerne mal reinschreiben, wie eure Handheld-Erlebnisse aussehen. Seid ihr so alte Säcke wie ich und im bedingten Maße auch Fabian und Trant? Das hast du schön. Ja, ich wollte euch nicht dann gleich mit mir beleidigen, sozusagen. Könnt ihr doch gerne mal reinschreiben, wie eure Erlebnisse mit Handhelds aussehen, wie ihr vielleicht dann dazu gekommen seid. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn es wie bei uns in der Familie gewesen ist, dass ihr vielleicht Handhelds von euren großen Brüdern oder Schwestern bekommen habt oder hier mit Flaschenpfand reingebracht worden ist. Wie es gerade im Moment ist. Ja, aber wir sind sehr gespannt darauf, was ihr denn darüber denkt. Deshalb, ich bedanke mich bei Fabian, ich bedanke mich bei Trant. Es war mir ein großes... Und bei Hannes. Und bei Hannes und dem Flaschenpfand. Ja, jetzt nicht so laut auf der Toilette, sonst... Die Mikrofone sind empfindlich. Wir werden dann nochmal gucken, mit welchen Themen wir im Plauschangriff dann dort weitermachen können. Wir haben einiges in Aussicht. Mal gucken, wie viele der Leute dann noch gesunden und wie viele Termine ich frei bekomme für nächste Laber-Sessions. Ja, okay. Alles klar. Cool. Alles klar. Vielen Dank. Ich bedanke mich euch. Ich bedanke mich auch. Bei Fabian und bei Gregor. Das hört sich so schelmisch an dran. Ja, ja.